Melons. Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Joe. Mein Name ist Merlin. Und ihr hört gerade Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Genau, wir schreiben heute die 70. Folge und ja, nach wieder gut einem Monat Pause seit der riesigen E3-Folge ist natürlich mal wieder Zeit für einen Podcast. Wir haben es gerade so geschafft, im Juli noch aufzunehmen, fällt mir gerade auf. Tatsächlich, der allerletzte Tag. Aber ja, damit sind wir nicht zu spät, auch wenn die Folge vielleicht dann, die Folge wird auf jeden Fall erst im August rauskommen, aber das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Es kommt auf jeden Fall vor der GC, das ist schon mal. Das ist ja zumindest mal schon mal eine Ansage. Ja. Gleich am Anfang mal wieder die obligatorische Frage. Merlin, wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz ausgezeichnet. Der August wird ohne Ende stressig. Ich genieße meine jetzt noch halbwegs okayen Wochenenden. Aber August wird verdammt voll. Aber ansonsten, ja, geht's mir ganz ausgezeichnet auf jeden Fall. Ich bin viel am Spielen, viel am Lesen wieder. Ich habe wieder angefangen, Wheel of Time zu lesen. Das hatte ich mal eine Zeit lang weggelegt, weil, keine Ahnung, jeder, der Wheel of Time schon mal gelesen hat, weiß, wie frustrierend die manchmal sein können, diese Bücher. 600 Seiten, 100 Seiten am Anfang, Wiederholung, was passiert ist. 500 Seiten passiert fast nichts und dann die letzten, na, ist übertrieben, sagen wir mal, 400 Seiten passiert nichts, die letzten 100 Seiten ungefähr sind dann Schlag auf Schlag passieren plötzlich die coolen Dinge, über die man sich freut und dann ist das Buch aber schon wieder vorbei und dann geht's im nächsten Buch wieder genauso los. Passt nicht auf alle Bücher die Formel, aber so grundlegend entspricht das schon ungefähr leider dem, wie diese Bücher quasi vom Rhythmus her. Ich habe drei von denen gelesen, ich kann das bestätigen. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin immer noch ein Riesenfan davon. Mir machen die super viel Spaß, aber ich musste dann irgendwann einfach so, ich bin über die Mitte der Serie hinaus. Ich bin jetzt im 9. Buch. Ich musste es zu dir einfach mal weglegen und habe es dann tatsächlich einfach fast ein Jahr lang ignoriert und habe es jetzt mal wieder rausgeholt und habe festgestellt, warum ich das eigentlich so sehr liebe und was für ein fantastischer Autor der Robert Jordan ist. Aber ja, also es hat definitiv seine Fehler und Probleme. Das müssen wir, muss ich einfach so sagen und zugeben. Aber genau, ich lese viel, ich spiele viel. Probier viel rum. Ich habe gerade ein bisschen Black Desert Online ausprobiert mit einem Gästepass, weil ich es mir mal angucken wollte, weil es ja dem Einvernehmen nach so fast schon ein Singleplayer-MMO ist. Es gibt nicht so wahnsinnig krass viele Dinge, die man mit anderen Leuten tatsächlich wirklich zusammen tut dann in der Praxis. Man kann schon viel machen, aber man spielt schon viel für sich allein. Es ist sehr grind-heavy, was ja eigentlich nicht so mein Bier ist. Andererseits macht das Kampfsystem so viel Spaß, dass ich mir schon vorstellen könnte, grinden könnte tatsächlich ein bisschen Spaß machen im Spiel. Wollte ich mal ausprobieren, ist tatsächlich ganz interessant. Und ansonsten natürlich halt so die Klassiker, die ich irgendwie immer so nebenher spiele, Smite und solche Geschichten. Ich spiele ein bisschen Ion, spiele ich auch schon seit Monaten wieder nebenher. Also ich gucke wieder in viele MMOs und so ein Kram rein. Also ich habe einfach vieles auf dem Schirm. Hex spielen wir immer noch beide. Ja, also ich bin auf jeden Fall fleißig am Spiel tatsächlich. Ich habe das Gefühl, es ist wieder mehr geworden. Ich bin fast mit Dark Souls 3 endlich durch, stimmt. Ich habe theoretisch auch irgendwo noch Tomb Raider, glaube ich, installiert auf dem Rechner gerade. Welches Tomb Raider? Na, das Tomb Raider hier, der Reboot. Tomb Raider einfach. Hat das irgendeinen Namen? Nee, es heißt einfach Tomb Raider. Ja, war ich auch der Meinung. Das vielleicht auch irgendwann nochmal durchspielen. Also ich bin auf jeden Fall tatsächlich, habe ich das Gefühl, es ist wieder mehr geworden, was Spielen angeht. Doch, ich habe das Gefühl, ich spiele wieder ein bisschen mehr als vorher. Und das ist tatsächlich relativ gut, finde ich. Fühlt sich gut an. Fühlt sich richtig an, vor allem. Ja. Von daher. Definitiv. Ja, und wie sieht's bei dir aus? Bist du auch fleißig im Spielen immerhin? Ja, ich bin, hab das Gefühl, ich bin eigentlich, komischerweise, seit ich arbeite, immer fleißig am Spielen. Stimmt. Ich hab letztens mal geguckt, ich hab dieses Jahr schon fast 20 Titel durchgespielt und ich glaube, ich habe zu dem Zeitpunkt im Jahr noch nie so viele Spiele durchgespielt. Was nicht bedeutet, dass ich nichts zu tun hätte auf der Arbeit, aber, ja. Du spielst ja auch in deiner Freizeit nicht auf der Arbeit. Ja, richtig, ich spiele meiner Freizeit, ich habe einfach das Gefühl, das habe ich glaube ich letzte Folge schon mal gesagt, dieses Gefühl Feierabend, jetzt mir alles andere egal, jetzt spiele ich einfach, hat sich auf jeden Fall positiv auf mein Spiele-Output ausgewirkt. Ja. Und letzter Zeit sind auch einige Spiele wieder dazugekommen, also ich habe zum Beispiel Fury gespielt, das war ja eines der Titel, das im Juli ja kostenlos für PlayStation Plus Mitglieder da war, gibt's auch auf Steam und ist quasi eine Hommage an ja die ganzen großen japanischen Entwickler, die vor allem coole Bosskämpfe machen, Platinum Games, Capcom, Devil May Cry oder auch eben so ein Shadow of the Colossus zum Beispiel. Also letztendlich dieses Spiel besteht nur aus Bosskämpfen und ein paar ja Walking-Sequenzen dazwischen, die ehrlich gesagt somit das Nervigste am ganzen Spiel sind, weil du dann 5 Minuten teilweise durch die Gegend läufst und es passiert einfach nichts, außer dass ein bisschen Story erzählt wird, die jetzt meiner Meinung nach nicht so interessant ist, aber wenn du dann endlich in der Bosskampf-Arena angekommen bist, dann macht das Spiel super viel Spaß. Es hat gewisse Elemente aus anderen Spielen, die man so kennt, also es hat ähnlich so wie Nier auch diese, es ist ein Fast-Pace-Action-System, du kannst schießen, du kannst in Melee gehen, du musst ausweichen, der Dodge lässt sich aufladen, das heißt, du kannst weiter dodgen, wenn du die Dodge-Taste länger gedrückt hältst. Es gibt Bullet-Hell-Mechaniken, das heißt, du musst dann eben Bullets ausweichen, Bullets dodgen, blocken und so weiter. jeder Boss hat verschiedene Phasen, die ja teilweise relativ unterschiedlich sind. Und das Spiel ist auf jeden Fall auf dem normalen Schwierigkeitsgrad schwer genug, dass man auch das Gefühl hat, wenn man den Boss besiegt, dass da eben auch so eine gewisse Satisfaction da ist, also das, was man zum Beispiel auch von Dark Souls eben kennt. Und der Soundtrack ist ziemlich cool, ist eigentlich nicht so mein Musikgeschmack, mein Musikgeschmack eigentlich nicht so sehr, also eher so ein bisschen Electronic-Musik, aber passt unfassbar gut zum Spiel, zur Atmosphäre und ja, hat super viel Fun gemacht, auf jeden Fall. Aber gleich wieder direkt ein Tasty nochmal eingeschmissen. Ja, so einen halben. Ja, und ansonsten außer Fury, ich habe endlich Ys of Invernia gespielt, das letztendlich das PSP-Remake vom Dreier ist. Habe ich vielleicht schon mal erwähnt, aber Ys 3 hat ungefähr meinen Lieblingssoundtrack von Falcom und Of Invernia hat somit das die besten Arrangements davon. Wahrscheinlich der beste Rock-Soundtrack, den die Spielewelt gesehen hat. Und das Spiel macht auch unfassbar viel Laune. Super coole Bosskämpfe, super cooler Soundtrack. Nicht so lang, ungefähr 8 bis 10 Stunden, aber richtig, richtig gut. Und ich habe so viele Spiele gespielt seit jetzt. Ich habe noch Star Ocean 5 gespielt, habe mich ja sehr drauf gefreut. Muss am Ende trotzdem ein bisschen sagen, war ich trotzdem ein bisschen enttäuscht. Ich habe das Gefühl gehabt, Star Ocean 5 macht einige Sachen besser als 4, bessere Charaktere, bisschen bessere Story, aber man hat einfach angemerkt, ich glaube, das Budget war einfach super low, also super viel Backtracking. Die Welt ist nicht besonders groß. Das Spiel ist super kurz für ein JRPG, 22 Stunden. Was nicht schlechtes sein muss, weil Chrono Trigger auch relativ kurz war. Aber Star Ocean 5 hast du trotzdem bei 22 immer noch das Gefühl, dass sie relativ viel strecken mussten, um das zu erreichen. Oh, echt? Das Kampfsystem ist cool. Alle Charaktere auf dem Feld in einer Party zu haben, klingt super chaotisch. Ist es auch zum Teil, aber klappt besser, als ich gedacht hätte. Macht super viel Fun. Ist aber trotzdem nicht so gut wie Star Ocean 4, das Kampfsystem. Deswegen war ich insgesamt so, Star Ocean 4 hatte seine großen Probleme, aber hatte zumindest ein richtig, richtig geiles Kampfsystem. Star Ocean 5 hat auch seine Probleme, aber das Kampfsystem ist halt nicht ganz so gut. Deswegen habe ich das Gefühl so, Hast du dir auch schon mal gesagt, dass Star Ocean 4 quasi eigentlich dein Lieblingskampfsystem JRPG-mäßig aller Zeiten ist? Oder? Zumindest im actionbasierten Kampfsystem auf jeden Fall. Also Star Ocean 4 macht super viel richtig, super viel Fun. Hab damit, keine Ahnung, über 100 Stunden verbracht mit dem Kampfsystem, obwohl viele der Meinung waren, dass das Spiel eines der schlechtesten JRPGs der letzten Generation war. Zum Teil kann ich das auch nachvollziehen, weil die Story und die Charaktere sind einfach wirklich unter aller Kanone. Aber ich kann das zum Glück ganz gut ausblenden und habe mich dann einfach voll auf die Kämpfe fokussiert. Deswegen, Star Ocean 5, schwierig. Das gleiche so ein bisschen Zero Time Dilemma, habe mich auch sehr drauf gefreut. Das ist ja der Abschluss der Zero Escape Trilogie sozusagen. War ja lange in der Schwebe, ob das kommen sollte oder nicht. Letztes Jahr wurde es dann bekannt gegeben, ja, es kommt. Habe ich auf der Vita gespielt. Eigentlich kann ich nicht so viel über das Spiel sagen, ohne in Spoiler-Territory zu gehen. Deswegen werde ich einfach nur sagen, ich finde es auf jeden Fall der schlechteste Teil oder der schwächste Teil der Trilogie. Ganz einfach deswegen, weil ich das Gefühl habe, dass der Artstyle irgendwie komisch ist, vor allem wenn man die ersten zwei Teile sich anschaut. Ich habe das Gefühl, dass die Story ein bisschen underwhelming war, weil man sich letztendlich natürlich vom letzten Teil einer so großen Story-Trilogie eben irgendwas Größeres erwartet hätte. Es gab ein paar Gameplay- und Designentscheidungen, mit denen ich nicht so ganz einverstanden war. Ich bin immer noch froh, dass das Spiel da ist, weil lieber habe ich trotzdem so eine Art Conclusion, als wenn ich das Gefühl hätte, okay, wir werden einfach das Ende nie erfahren. Aber trotzdem, so eine leichte Enttäuschung lässt sich dann trotzdem nicht verbergen. Mhm. Ja, aber das sind die 4 Spiele ungefähr, die ich den letzten Monat gespielt habe. Ich wollte gerade sagen, das ist auch schon ganz schön viel. Also ich bin gerade über die Liste gegangen, also, fuck, das habe ich auch durchgespielt, das auch, oh wow. Ja, tatsächlich, das ist ein ziemlicher Batzen, das ist ziemlich fleißig, das muss ich sagen, da kann ich nicht mithalten. Ich spiele natürlich auch so viele Spiele, die man nicht fertig spielen kann. Richtig, du spielst ja viele auch viele MMOs, sowas Warframe wie Smite. Warframe hast ja auch noch eine Zeit lang gespielt. Warframe spiele ich auch immer noch, ich spiele immer noch Warframe, ich spiele immer noch Smite, ich spiele immer noch Ion, ich spiele immer noch ein bisschen Black Desert. Ja, ich spiele alles. Kann auch ein bisschen damit erklären, vielleicht ist euch auch gefallen, aber ich spiele momentan kein Final Fantasy 14 mehr. Also stimmt, das macht natürlich einen Riesenunterschied, ja. Ich pausiere das momentan, weil ich das Gefühl habe, ich bin ein bisschen leichter Burnout, aber auf jeden Fall zu verspüren. Ich habe mich kurz nochmal, war ich nochmal drin, um den neuesten Patch zu spielen, was sich auch gelohnt hat, weil der so quasi die Story-Arc jetzt abschließt und die nächsten zwei Patches vor der nächsten Expansion wahrscheinlich sozusagen der Prolog für die neue Expansion sein werden. Deswegen ist, glaube ich, jetzt ein guter Zeitpunkt, um jetzt Pause zu machen. Ich bin auf jeden Fall nicht in dem Gefühl, dass ich das Spiel jetzt komplett sozusagen ad acta lege, sondern ich bin wirklich eigentlich ziemlich sicher, dass sobald sie im Oktober die neue Expansion ankündigen, dass ich dann auf jeden Fall auch wieder gehypt und dazu bin, dass ich dann auch spätestens nächstes Jahr mit der Expansion dann auch wieder einsteige. Also Spiel ist auf jeden Fall, liegt mir gut genug am Herzen, dass ich es auf jeden Fall weiterspielen möchte. Aber ja, momentan liegt es auf Eis. Das bedeutet natürlich relativ viel Zeit, was ich dadurch nochmal frei gemacht habe. Und ja. Stimmt, ja, das merkt man, glaube ich. Wir spielen natürlich auch nochmal zusammen. Wir haben gerade letztens erst wieder einen ausgezeichneten Towerfall-Abend hinter uns gehabt. fantastisch. Das hat, da merkt man wieder einfach, wie brillant dieses Spiel einfach ist. So viel Geschrei innerhalb kürzester Zeit. Ich meine, man kann so jemanden, ne, hatte Alex erstmal gespielt, ein Freund von uns war da aus England. Ich weiß, hat der schon mal vorher gespielt? Nee, ne? Hatte ich schon mal ausprobiert? Einen Tag vorher habe ich es mal kurz gezeigt. Und ah, okay. Ja, aber das ist halt dieses so, man nimmt sie die Hand, hat 10 Minuten das erste Mal gespielt und schon geht's los und man ist einfach, keine Ahnung, instant da. Funktioniert. Ich meine, ne, wir hatten Runden, in denen auch Alex ganz klar gewonnen hat. So, und ja. Ich würde behaupten, Joe und ich, was haben wir jetzt, 20.000? Ne, wir haben jetzt über 5.000 Versus-Runden. 5.000 Versus-Runden, was ja relativ viel ist, weil ich gemerkt habe, also man kann sich ja die Trophies, die prozentuale Anzahl von Leuten, die sich die Trophy haben, hier anschauen. Und die Trophy haben nur 0,2% aller PSN-User. Also ja, also ich meine, ich würde schon sagen, wir sind große Fans. Ja, auf jeden Fall. Zumal wir auch noch zusätzlich den Solo-Modus gespielt haben zusammen und so. Also wir haben ja wirklich viel Zeit in das Spiel gesteckt. Trotzdem kann jemand gleich mithalten, weil es eben, ne, ja, easy to learn, hard to master. Also ja, naja, da haben wir jetzt schon oft genug drüber geredet, was für ein fantastisches Spiel ja Towerfall ist. Wir spielen gerade Pre-Sequel, Borderlands Pre-Sequel. Ja. Zusammen auch noch Couch-Corp-mäßig durch. Da haben wir auch gerade gestern Abend wieder eine Session gehabt quasi und 5-6 Stunden reingepulvert. Ganz ehrlich, am Anfang war ich mit Borderlands Pre-Sequel so ein bisschen schon ganz cool, aber du hast von Anfang an diese Mechanik, dass du eben auf deine Luft achten musst. Du bist halt auf dem Mond, das heißt, du hast immer irgendwie Oxygen-Knappheit, weil du ein neuer Ausrüstungsgegenstand quasi, den du aufsammeln kannst, ist eben eine Atemmaske und das sorgt eben dafür, dass du längere Zeit irgendwie ohne Atmosphäre sein kannst. Am Anfang dachte ich, das wird ein sehr, sehr nerviges Ding werden, dass man immer diese Glocke im Hintergrund hat, dass man keinen Bock mehr zur Exploration hat, weil man immer das Gefühl hat, man hat zu wenig Zeit. Mittlerweile, wenn man dann bessere von denen findet, ist es überhaupt gar kein Ding mehr. Und ich finde es tatsächlich sogar eigentlich ganz interessant, dass man zwischendurch mal merkt, oh, scheiße, jetzt habe ich irgendwie gar nicht drauf geachtet. Ja. So, das ist eigentlich der einzige Moment, in dem passiert, dass du wirklich einen Sauerstoff mehr hast, ist, wenn du draußen auf der, keine Ahnung, irgendwo rumstehst und einfach nur dein Equipment durchgehst und einfach nicht gemerkt hast, ich sollte vielleicht das woanders machen. Ja, richtig. Joe, du stirbst gerade. Ah, stimmt. Aber das ist tatsächlich, ich habe mich am Anfang gedacht, es wird nervig. Insgesamt ist es das überhaupt nicht. Und ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mittlerweile im Spiel. Macht Spaß, Charaktere machen Spaß, ist eigentlich ziemlich cool. Ja. Also ja, wir sind auf jeden Fall fleißig am Spielen, um jetzt mal die letzten, keine Ahnung, 10, 12 Minuten so ungefähr zusammenzufassen. Wir zocken ganz viel. Sehr erfolgreich da drin wieder. Das war ja eine Zeit lang sehr, sehr wenig geworden. Beziehungsweise dann eher so Dinge wie zum Beispiel Joe spielt sehr viel Final Fantasy und sonst nicht anderes. Ja, wir haben uns wieder etwas breiter aufgestellt und zocken einfach wieder sehr, sehr viel und sind sehr, sehr glücklich und zufrieden damit. Wie es sich gehört. Wie es sich gehört, indeed. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir ein in die Folge. Wir haben ja heute auch tatsächlich wieder einen Batzen Kram, den wir besprechen wollen. Schauen wir mal, wie lang das letztendlich dann wird. Wir haben das ja schon angekündigt. Ja, die letzte Folge war die E3-Folge, die war ja so dazwischen geschoben. Es wird nach dieser Folge als nächste Folge ja auch nochmal die Gamescom-Folge kommen. Das heißt also, wir haben das Ganze ziemlich genau aufgeteilt. Wir haben immer eine Folge, Messe, eine Folge, Messe, eine Folge. Wir haben ja angekündigt in der letzten Nicht-Messe-Folge, eben der vor der E3, dass wir uns eben mit Microsoft, Sony und Nintendo auseinandersetzen wollen, so ein bisschen mit der derzeitigen Situation, in denen die Firmen sich befinden und dann vor allem aber auch einen Blick in die Zukunft. Der NX, die PlayStation 4 Neo und die Xbox One Scorpio oder Xbox Scorpio, wie auch immer sie dann letztendlich heißen wird, könnten ja auch noch alles Arbeitstitel sein mit Neo und Scorpio. Die sind jetzt langsam, die zeigen sie am Horizont ab. Wir haben über sie, ja, varying degrees of details. Also wir wissen verschieden viel über die einzelnen Konsolen. Wir wissen aber, dass sie irgendwie alle schon existieren und wir haben schon Bestätigungen dazu. Wir haben auch schon relativ sichere Gerüchte und entsprechend kann man schon ganz gut darüber reden. Wir haben das letzte Mal über Microsoft geredet und die große Strategie, die Microsoft gerade verfolgt mit Windows 10 und dadurch eben dann auch für die Scorpio. Und dieses Mal wollen wir uns eben mit Sony beschäftigen und mit der PlayStation 4 Neo und so ein bisschen in die Zukunft von Sony gucken. Sony ist ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, der große Sieger dieser Generation bisher gewesen. Nintendo mit seiner Wii U ist komplett gefloppt, hat überhaupt nicht funktioniert und Nintendo war ja dann auch sowieso dadurch, dass sie eben das Konzept der Wii eher weitergeführt haben, als wieder klassisch in die Richtung von einer Hardcore-Konsole in Anführungsstrichen zu gehen, sowieso ein bisschen außerhalb. Aber gerade eben der direkte Konkurrent Microsoft hat diese Generation doch schon eindeutig im Vergleich zumindest abgestunken gegen Sony. Das haben wir schon oft genug gesagt, Sony steht extrem gut da. Und als eben quasi der derzeit stärkste Anbieter in dem Markt haben sie natürlich auch eine gewisse Freiheit und tatsächlich haben sie auch ein bisschen entschieden für eine andere Richtung, als Microsoft es zum Beispiel getan hat. Ich denke, das wird auch so ein bisschen der Fokus sein, den wir haben werden, eben so ein bisschen, dass man sieht, Sony geht einen leicht anderen Weg mit der Neo, als Microsoft das geht. Aber bevor wir eben in die Zukunft gucken und vor allem dann auch ein bisschen mit VR beschäftigen wollen, weil VR eben, denke ich, so ein bisschen auch der Grund dafür ist, dass überhaupt die Neo einfach existiert, würde ich sagen, gucken wir uns einfach derzeit mal an, wie es derzeit um Sony steht, wie so die letzte Zeit quasi war, die letzten 2 Jahre, wie Sony sich derzeit auch aufstellt insgesamt als Firma und dann eben so ein bisschen in die Zukunft. Und ich würde sagen, das steigen wir mal ein, würde ich sagen, mit dem, wir haben es ja gerade schon gesagt, ich meine, die PlayStation 4 war super erfolgreich, ich glaube, da brauchen wir nicht noch groß drüber reden. Ich habe schon 1000 Mal Zahlen genannt, so ein paar Zahlen werden wir bestimmt auch gleich nochmal einfach fallen lassen. Aber so grundlegend, glaube ich, haben wir schon klar etabliert, dass die PlayStation 4 extrem erfolgreich war. Vielleicht steigen wir mal mit dem Teil ein, der diese Generation für Sony nicht besonders gut gelaufen ist, nämlich mit der Vita, die ja doch eher Probleme verursacht hat. Traurigerweise. Ja. Unsere Hörer werden ja wissen, ich bin ein großer Vita-Fan. Deswegen jedes Mal, wenn ich dabei zusehen muss, dass die Vita einfach gescheitert ist, kann ich doch die eine Träne dann nicht unterbinden. Also, ja, PlayStation Vita. Wir alle wissen, PlayStation Vita war auf jeden Fall kein großer Erfolg oder überhaupt kein Erfolg für Sony. Vor allem nicht, wenn man, also schon gar nicht, wenn man das mit der PS4 vergleicht und auch gar nicht, wenn man das mit der direkten Konkurrenz, nämlich dem Nintendo 3DS vergleicht. Und selbst wenn man es mit der PSP vergleicht. Ja. PSP, 80 Millionen Einheiten. Wer hätte es gewusst? Stimmt, wir waren beide sehr überrascht eigentlich. Also 80 Millionen Hardware-Einheit hat die PSP damals verkauft, das hat nicht mal der 3DS erreicht und eigentlich waren sich damals, wenn man so darüber nachdenkt, sich alle relativ einig, dass die PSP kein Misserfolg war, aber auch kein besonders großer Erfolg. Wenn man sich die jetzigen Handheld-Zahlen ansieht, hat man schon das Gefühl, wow, die PSP ist so mit eines der erfolgreichsten Handhelds aller Zeiten, was sie auch ist. Ist aber nicht so in den Köpfen der Menschen drin, habe ich das Gefühl. Man hat halt die Konkurrenz im DS und der genau, doch der schon DS, muss er dazu nochmal sagen, als Vergleich hat sich halt über 150 Millionen Mal weltweit verkauft. Das heißt, man hat nochmal eine ganz andere Nummer. Also damals hat man noch in ganz anderen Dimensionen gedacht. Heutzutage würden sich sowohl Nintendo als auch Sony nicht über eine 80 Millionen Handheld-Konsole beschweren. Nee. Von daher ja. Aber die Vita, sie steht wahrscheinlich ungefähr laut einigen Berechnung bei ungefähr 12 Millionen verkauften Einheiten nur weltweit. Damit ist sie weit abgeschlagen hinter dem 3DS, weit abgeschlagen hinter der PSP. Und man bemerkt auch eine ganz starke regionalen Fokus der Vita, weil ungefähr 5 Millionen von diesen 12 Millionen allein nur auf Japan verfallen. Also ja. Ein Land stemmt fast die Hälfte der Vita-Hardware-Basis. Was also bedeutet, seit einigen Jahren westliche Game-Entwicklung für die Vita ist quasi tot, außer noch einige Indies, die immer noch für die Vita entwickeln, weil die Vita eine gute Plattform eben für Indie-Entwickler darstellt. Aber ansonsten sind es eigentlich nur noch japanische Spiele, die eben für die Vita rauskommen und auch nicht von Sony selbst, die Vita quasi auch schon halbwegs aufgegeben haben, sondern eben von Third-Party-Entwicklern, die eben ihre Fanbase drauf wissen. Dazu gehören zum Beispiel Falcom, die eigentlich regelmäßig Sachen für sie entwickeln. Oder auch Koei Tecmo, die gemeinsam mit der PS4 eigentlich immer alles auf die Vita porten. Idea Factory macht relativ viel für die Vita, 5PB macht relativ viel, NIS America, also alles diese kleineren, eher nischigen japanischen Entwickler, aber auch sowas wie Square Enix, die zum Beispiel die Vita auch dafür nutzen, um eben ihre Android-Spiele auch auf die Handhelds zu bringen, weil eben die Mobile-Spiele relativ einfach eben auf die Vita zu porten sind. Also man hat jetzt Adventures of Mana gesehen, die alten Romancing Saga Remakes kommen jetzt auch für die Vita, teilweise nur in Japan, aber sie kommen. Und letztendlich ist es halt momentan auch im Westen so, wir kriegen die meisten Spiele aus Japan zum Glück noch, weil die Vita-Fanbase im Westen zumindest immer noch kaufstark genug ist und auch glaube ich, so dedicated ist, dass sie eben diese Spiele dann auch alle eben kaufen, sodass es sich immer noch lohnt. Aber man merkt auch schon, so reine Vita-Titel kommen meist nicht mehr rüber, wenn es nicht gerade noch einen PS4-Port oder eben einen Steam-Port gibt, die dann meistens dann zeitgleich damit erscheinen. In Japan, wie gesagt, funktioniert die Konsole ganz gut. Die Verkaufszahlen sind ja auf jeden Fall im grünen Bereich, im Westen und im Rest der Welt, außer vielleicht noch Asien, was man vielleicht noch ein bisschen rausnehmen muss. Ja. Ja, ist quasi eigentlich gelaufen. Das Neueste, was es halt vielleicht noch bisschen interessant ist, was jetzt nicht direkt in Sony reinpasst, ist aber, die Vita ist jetzt, glaube ich, 5 Jahre alt. Ich glaube, die ist 2011 erschienen. Könnte schon hinkommen. Und ja, so lange hat es gedauert, bis die Vita zum ersten Mal richtig gecrackt wurde. Also den PSP-eigenen Modus, der ist schon länger gecrackt worden, aber man konnte damit nur den PSP-Emulator, eben der in der Vita drin ist, eben accessen und darüber Homebrew laufen lassen. Aber so vor ein paar Tagen wurde ein neuer Exploit veröffentlicht und der erlaubt zum ersten Mal den kompletten Zugriff auf das gesamte Vita-System. Hat lange gedauert. Sony hat sehr stark daran gearbeitet, dass sich das eben nicht wiederholt mit der PSP, aber Ja, jetzt ist es auch soweit, aber ob da jetzt groß noch was passiert, das wage ich zu bezweifeln. Sie werden wahrscheinlich das fixen und so, aber ich glaube, die Vita ist quasi am Ende ihrer Lifetime angekommen und ich glaube, irgendwann wird Sony dann auch aufhören, da groß noch was dran zu machen, weil Ja. viel läuft da nicht mehr. Leider. Ich bin immer noch der Meinung, Vita ist der beste Handheld aller Zeiten. Haters gonna hate. Aber ja, ich habe noch nie so viel Zeit in ein Handheld gesteckt wie in der Vita. Ich habe für keinen Handheld so viele Spiele gekauft wie für die Vita. Ja, super traurig. Es wird meiner Meinung nach als Dreamcast der Handhelds in die Geschichte eingehen. Das könnte fast ein bisschen sein, ja. Also ich muss auch sagen, ich bin ja auch jemand, der dann eher an Technik interessiert ist. So. Also es geht mir natürlich auch um die Spiele, aber zum Beispiel würde ich mir nie einen DS oder 3DS kaufen, weil mich einfach viele Dinge einfach am Grundprinzip, an der Architektur, an dem OS, an allem so stören würde, dass ich sagen würde, es ist mir egal, ob es gute Spiele gibt. Dieses Ding geht mir einfach so sehr auf die Nerven, dass ich es nicht will. Und die Vita, das haben wir ja auch damals, als sie rauskam, tausendmal gesagt, die Vita ist einfach ein brillantes Stück Technik. So. Und da kommt man nicht drum rum. Das wussten auch alle immer. Es ist einfach tatsächlich einfach technisch gesehen der mit Abstand beste Handheld. Leider, leider, leider hat halt Nintendo einen derartigen Stand im Markt, dass es ziemlich irrelevant war. Und dadurch eben, tja, ist die Vita relativ schnell dann auch wieder gestorben. Und Tatsächlich natürlich auch super mobile auch noch traurig. als zusätzliche neue Klar, ich Konkurrenz. meine, wir haben es ja auch gerade schon gesagt. Ich meine, wenn man sich heutzutage diese Zahlen anguckt, 82 Millionen wäre heutzutage tatsächlich ziemlich wünschenswert, wenn man sich anguckt, zum Beispiel, wie der 3DS sich verkauft hat. Mobile natürlich ist einfach, Ja. ja, ein Ich meine, selbst Rieseneinschlag im zusammengenommen, Markt. 3DS plus Vita zusammen erreicht keine PSP-Zahlen. Na, Ja. momentan im Stand, was Und ich meine, relativ die krass ist. PSP, wie gesagt, hatte ungefähr die Hälfte von dem verkauft, ein bisschen mehr als die Hälfte, als der DS verkauft hatte damals. Also, das ist ja sicher auch schon mal eine Nummer. Ja, definitiv. Ja, aber ich würde auch sagen, also die PS Vita ist tot. Handheld-Markt ist eh, finde ich, sehr schwierig. Wir werden nicht viel über den NX heute reden. Wir werden das vielleicht noch ein bisschen anschneiden. Die Gerüchte, die es derzeit dazu gibt, deuten darauf hin, dass es ganz klar ein Handheld wird. Beziehungsweise Allerdings ein ein Hybrid, Handheld. der stärker Richtig. auf den Handheld. Also du kannst den Handheld am Ende des Tages hinstellen und dann eben auch den als Home-Konsole quasi nutzen und über den Fernseher spielen. Aber ja, der Handheld-Bereich ist definitiv betont, was auch für Sony, für Nintendo durchaus Sinn macht, wenn man sich anguckt, eben wie sie derzeit dastehen, wie die Wii U dastehen, dazu eben im Vergleich dann der 3DS. Macht das schon durchaus Sinn, aber trotzdem, ja, schwierig wahrscheinlich. Aber ich denke auch, Sony wird sich da zurückziehen. Eine PS Vita 2 oder eben eine PSP, wie auch immer sie dann heißen würde, wird es höchstwahrscheinlich nicht geben. Das heißt also, ich glaube, Sony hat einfach den Handheld-Markt einfach abgeschrieben. Und ja, kann man ihnen auch nicht vorwerfen, ist wahrscheinlich am Ende des Tages die bessere Entscheidung. Aber dann kommen wir vielleicht mal ein bisschen zu Sony allgemein. Ja, die PS Vita war nicht besonders erfolgreich, die PS4 umso mehr. Und wir haben jetzt gerade letztens mal wieder ein paar Zahlen und vor allem ein paar Fakten davon auch von Sony gehört. Und ja, wir sind an dem Punkt angekommen, wo Sony tatsächlich mit seiner Gaming-Sparte mehr Geld verdient als mit allen anderen. Und das bedeutet schon, mittlerweile ist die Gaming-Sparte ganz klar der zentrale Geschäftsbereich, den Sony eigentlich derzeit hat. Alles andere geht langsam zurück. Ich denke, Handysparte ist mehr oder minder tot. Ich glaube, die Bravia TVs verkaufen sich noch ganz gut, können aber natürlich das nie im Leben kompensieren. Ich glaube tatsächlich, das, was daneben noch ganz gut existieren, sind eben Film und Music, also Sony Entertainment Pictures oder wie auch immer das heißt. Und eben halt die Musiksparte. Sie produzieren ja auch immer noch Alben und so. Das läuft, glaube ich, beides ganz gut, aber ganz klar, Gaming ist derzeit so der zentrale Punkt und Fokus von Sony. Ja, Das, was sie mit der und PS4 erreichen wollten, haben sie absolut exemplarisch erreicht. Dieses ganze For the Players Ding ist aufgegangen und jetzt sieht es für die ganze Firma so ein bisschen so aus, For the Players. Ohne das jetzt natürlich völlig übertreiben zu wollen, dass es das irgendwie 90% der Firmeneinnahmen sind, aber die es ist schon relativ viel. Also sie haben jetzt letztens Quartalszahlen vom ersten Quartal des jetzigen Fiskaljahres rausgebracht, um jetzt mal ein paar Zahlen einfach zu nennen. Vom Operative Income oder vom Revenue, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, aber von eins von beiden sieht es momentan so aus, dass die Gaming-Sparte 78% von Ja. Sonys Einnahmen ausmacht, was krass viel ist. Und Ja. letztendlich dafür sorgt, dass Sony, alle wissen ja, die sich vielleicht auch, die oder vielleicht wissen das nicht so viele, die sich eben außerhalb des Games nicht so sehr mit Sony beschäftigen. Sony hatte die letzten 4 Jahre, war quasi nur in einem Umstrukturierungsprozess. Sony war in einer nicht so guten Position, als Cassidy die ganze viel übernommen hat. Sie mussten viel verkaufen, Leute entlassen, sie haben sogar ihr eigenes Building verkaufen müssen. Relativ harte Zeiten hinter sich gehabt, relativ viel musste sie abstoßen, Vaio unter anderem auch und auch Handysparte momentan sieht so aus, als würden sie vielleicht verkaufen wollen. Aber nach 4 Jahren hat man jetzt das Gefühl, Sony schreibt wieder schwarze Zahlen, dieser ganz harte Prozess ist jetzt vielleicht vorbei und im Zentrum momentan dieses Ganzen, dass man das Gefühl hat, es könnte auch wieder ein bisschen bergauf gehen, ist halt momentan die PlayStation. Also absolut, ja. Ist jetzt schwer zu sagen, ob das so geplant war oder nicht. Ich meine, viele haben damals gesagt, okay, Kasirai, der kommt, ist natürlich der erste Sony Exec, der wirklich aus der PlayStation-Sparte gekommen ist. Er weiß also wahrscheinlich, er wusste natürlich um das Potenzial einer neuen PlayStation, aber ich glaube auch, ihn hat das, also er hat wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass die PlayStation 4 so abheben würde, wie sie es momentan tut. Aber ich glaube, trotzdem. Ja, das ist eigentlich ganz interessant, ne? Also ich glaube schon, dass man ja auch dann basierend eben auf dem einfachen Fakt, dass sie Kasirai gewählt haben, dass es da schon auch ganz klar eine Entscheidung eben für die Gaming-Sparte gab, dass man gesagt hat, das lief bisher immer gut. Das ist quasi der einzige Markt, in dem wir nicht nach und nach abgebaut haben. Oder wie sowas wie Mobile, wo sie nie so richtig Fuß gefasst haben. War quasi der einzige Bereich, der immer halbwegs erfolgreich war, dass man eben sagt, okay, jetzt fokussieren wir uns auch mehr drauf, ne? Also jetzt holen wir uns jemanden aus der Sparte, der sich eben genau damit auskennt, der auch genau das pusht. Und dann schauen wir mal. Ist natürlich jetzt alles reine Spekulation, aber nur so guter Grundgedanke eben mit Kasirai allein schon wäre ja, vielleicht war das auch einfach eine bewusste Entscheidung zu sagen, wir gehen mehr in den Bereich Gaming. Was ja in jedem Fall extrem, also ne, Erfolg gibt recht. Kann man jetzt nicht sagen, dass das irgendwie die falsche Entscheidung gewesen wäre, nee, wenn sie sie tatsächlich so getroffen hätten. Scheint ja sehr gut funktioniert zu haben. Genau, und sie stehen halt eben bei ungefähr 43,5 Millionen verkauften PS4s. Es könnte sogar sein, dass sie die 50-Millionen-Marke vor der PS2 erreicht, was ehrlich gesagt relativ spektakulär wäre. Das wäre super spektakulär sogar. Was ich vor dem Launch auf jeden Fall für super unrealistisch gehalten hätte, aber mittlerweile sieht das gar nicht mehr so unrealistisch aus. Es könnte also sein, dass die PS4 tatsächlich schneller die 50-Millionen-Marke knackt als die PS2. Und die PS2 ist, ja, der König der Konsolen quasi. Deswegen, ja, Sony ist super glücklich mit der PlayStation und so wie es momentan läuft, kann sich eigentlich niemand von Sony eigentlich richtig beschweren. Aber wir wissen natürlich auch, Dinge heutzutage, Entertainment-Branche verändert sich relativ schnell. Dinge können sich relativ schnell verändern. Wir wissen vielleicht auch noch, als die PS3 gelauncht ist, die ersten Jahre, da haben wir auch schon gedacht, die PS3 ist tot. Ja. Hat sich dann am Ende nochmal gefangen. Kann auch nicht, funktioniert auch nicht wie immer, aber es zeigt auch, Sonys darf und kann sich eigentlich nicht komplett auf dem bisher erreichten schon ausruhen. Weswegen sie ja auch trotzdem, obwohl sie eigentlich so jetzt eigentlich immer weitermachen könnten, trotzdem natürlich Pläne haben, etwas zu ändern und auch neue Sachen oder neue Impulse eben zu setzen. Und ja, diese zwei Impulse, die man da nennen muss, sind natürlich die PlayStation 4 Neo. Also die sozusagen aufgemotzte oder ein bisschen stärkere PS4, die demnächst erscheinen soll. Noch gibt's ja keine offiziellen Release-Daten oder sonst irgendwas. Wir wissen auf jeden Fall, dass offiziell das es existiert. Sie wurde von Sony auf jeden Fall schon acknowledged. Aber wir warten immer noch auf die ersten Details, auf die offizielle Ankündigung so richtig von der PlayStation 4 Neo und natürlich PSVR, das im Oktober weltweit rauskommen soll und worauf Sony auf jeden Fall auch große Hoffnung setzt, dass eben sie als einer der ersten eben auch VR auf den Konsolen eben anbieten können. Und ich würde eigentlich sagen, dass wir dann erstmal wahrscheinlich mit der Neo starten sollten. Die Neo ist, denke ich, so der große Teil. Ich habe das Gefühl, das PSVR ist ein Grund für die Neo, wie ich es ja auch schon so ein bisschen angedeutet habe. Ich glaube, vor allem ist es aber einfach auch etwas sehr Unterstützendes dafür. VR ist ein großes Ding. VR ist sehr relevant. Ob das sich tatsächlich nachher auch in Verkaufszahlen niederschlägt, können wir derzeit noch nicht sagen. Vor allem aber einfach auch, weil die Vertreter, die wir derzeit eben auf dem Markt haben, absolut die High-End-Kunden ansprechen, die Enthusiasten, die Leute, die auch Bock haben, die das unbedingt haben wollen, die jetzt auch bereit sind, dafür entsprechendes Geld zu bezahlen. Ja. Die breite Masse an Consumern wird wahrscheinlich das erste Mal mit dem PlayStation VR angesprochen. Das ist ganz klar das erklärte Ziel. Das soll ein bisschen das Budgetprodukt werden. Ja, es hat gewisse technische Abstriche, aber dafür ist es eben auch wahrscheinlich erschwinglich. Wir haben natürlich noch keine Zahlen. Doch. Wir rechnen aber, haben wir ja schon? Man konnte es ja schon vorbestellen, auch wenn die Vorbestellungen mittlerweile immer wieder gestoppt werden, weil sie einfach den Markt nicht mieten können. Mhm. Ich spreche zu viel Englisch, es tut mir leid. aber es kostet 350 Euro oder 400 Euro. Ich habe 350 Pfund und 400 Euro. Ich war jetzt auch bei 400 Euro, allerdings wusste ich nicht, ob das tatsächlich schon feststand oder ob es eher so... Es ist auf jeden Fall offiziell schon fest. Also sie haben es auf der GDC damals angekündigt. Ja, 399 Euro. Beziehungsweise okay. 400 also. Das ist ja letztendlich genau. Also ich meine dann noch viel konkreter. Ja, eindeutig. PlayStation VR wird eben quasi das Produkt für die Masse werden. Und basierend auf der Tatsache, dass eben die PlayStation 4 die mit Abstand am besten verkaufte Konsole ist, macht das ja auch Sinn. Das ist eben für die Leute, die eben erschwinglich sich mit Virtual Reality im Gaming-Bereich vor allem auseinandersetzen wollen. Das muss ich auch nochmal dazu sagen. Sony VR ist grundlegend erstmal hauptsächlich für Gaming. Nachdem jetzt eben Facebook hinter Oculus steht, hat man da schon ganz klar gesagt, dass man auch letztendlich in eine andere etwas Richtung gehen will, dass man letztendlich mehr daraus machen will als einfach nur Gaming. Die Vive, glaube ich, ist auch noch relativ dedicated in die Richtung Gaming eben, aber auch da gerade, weil es eben auch mit dem virtuellen Raum, in dem man sich bewegen kann, was ja eben zum Beispiel bei der Oculus Rift ein bisschen was anderes ist, also wirklich körperlich bewegen kann. Vielleicht auch nochmal andere Anwendungen, und dann haben wir natürlich auch Geschichten wie AR, wie eben HoloLens von Microsoft, die ja parallel auch noch laufen, wo es dann eben ganz klar in eine Richtung geht. Das hat dann durchaus auch wirklich berufliche Anwendungen zum Beispiel, also wo es eben in Fachbereiche geht, wo es eben nicht nur rein um Gaming geht. Das heißt also wirklich für die breite Masse, das Gaming-Dedicated-System wird eben PlayStation VR sein. Deswegen denke ich auch, ist es durchaus relevant und wichtig, und deswegen glaube ich auch ganz klar, dass eben die PlayStation 4 Neo, auch wenn ich nicht glaube, dass es der einige, alleinige Grund war, würde ich trotzdem behaupten, die PlayStation 4 Neo ist auch eben quasi spezifisch dafür da. Sie ist ein bisschen dedicated dafür, dass eben das, was wir alle am Anfang schon gesagt haben, selbst mit geringeren Specs wird es schwierig werden für die PlayStation 4 und auch für die Xbox One theoretisch, sich eben mit derzeitigen VR-Lösungen zu beschäftigen, weil sie einfach zu schwach sind dafür. Quasi eine etwas schwächere VR-Lösung, die also entsprechend noch ein bisschen weniger Hardware fordert, dadurch dann von Sony eben zu haben und gleichzeitig zu sagen, wir bauen außerdem noch eine Konsole, die eben ein bisschen aufgebaut ist, sodass quasi die beiden Bereiche sich immer mehr annähern, ist, glaube ich, dann schon ganz klar auch ein Grund dafür eben gewesen, dass die Neo gibt. Aber jetzt haben wir schon ganz viel über VR geredet. Gehen wir eben zur Neo, und um die soll es ja letztendlich auch gehen. Ich glaube, das ist eben so der Kernpunkt eigentlich so für die zukünftige Strategie von Sony, wie wir jetzt ja gerade schon erläutert haben. Letztendlich sieht es eben so aus, als ob Sony sich immer mehr eben auf diesen Bereich konzentrieren würde und vor allem auch müsste, eben auf den Gaming-Bereich, und da ist eben ganz eindeutig dann eben die PlayStation VR, die PlayStation Neo die Zukunft. Und dann beschäftigen wir uns mal einfach ein bisschen mit der. Grundlegend vorweg, wir haben ja letztes Mal, als wir eben zu diesem Thema gesprochen haben, als wir eben über Microsoft One und die Xbox One, Microsoft und die Xbox One Scorpio, wie auch immer sie heißen wird, Xbox One Scorpio finde ich immer noch ein ganz schrecklicher Name, hoffentlich wird sie anders heißen. Aber zumal ja Xbox One S ja die Slim ist, dann Xbox One S und Xbox One Scorpio. Ich glaube, Scorpio ist wirklich nur ein Kronen, genauso wie Neo. Ich meine, ja. Es ist ja vielleicht schon mal aufgefallen, dass Sony die Matrix-Charaktere mag, weil VR hieß ja auch mal erstmal Morpheus. Ja, ja. Das die Frage ist, was ist Trinity? Ja, vor allem Scorpio. Gab es ein Scorpio? Kann ich mich gerade nicht richtig erinnern an die Animatik? Nee, also das ist ja eh Microsoft. Also ich wollte damit nur sagen, das sind wahrscheinlich, also PlayStation 4 Neo wird sie höchstwahrscheinlich nicht heißen. Ja. Aber ja, also letztendlich haben wir das letzte Mal über Microsoft geredet. Wir haben ja auch schon da über die Specs geredet. Und vor allem auch darüber, dass eben, so wie es derzeit aussieht, die Scorpio wahrscheinlich Ende nächsten Jahres rauskommen wird. Also noch ungefähr, ein bisschen mehr als ein Jahr auf jeden Fall noch hin. Wohingegen die PlayStation Neo realistischerweise vielleicht schon Ende dieses Jahres kommt, wenn nicht Anfang nächsten Jahres. Das heißt also wesentlich weiter vorne schon kommt. Und entsprechend merkt man dann auch ganz klar, das, was eben Microsoft mit seiner Konsole, mit der Scorpio machen will, nämlich ganz klar den High-End-Gaming-Bereich ansprechen, das hat Sony vielleicht gar nicht so unbedingt auf dem Schirm. Sie gehen einen Schritt weiter, ganz eindeutig, ja. Es ist dasselbe Prinzip, wie eben auch das bei Sony, bei Microsoft war. Und weil wir das letzte Mal schon so krass viel drüber geredet haben, denke ich, lassen wir es diesmal auch ein bisschen weg, diese ganze Geschichte mit, was bedeutet es allgemein, iteratives Konsolendesign zu haben und so weiter und so fort, sondern gehen einfach mal schon direkt einfach nur auf die Konsole an sich ein. Und obwohl sie eben in dieselbe Richtung gehen wie Microsoft und eben sagen, ja, wir wollen eine stärkere Konsole ganz klar bieten für den Konsumenten, gehen sie den Schritt eben, ich würde sagen, vielleicht ein bisschen natürlicher, aber vor allem dadurch auch ein bisschen, sie gehen nicht ganz so weit. Wohingegen Microsoft wirklich einen ganzen Schritt macht, macht Sony eher einen halben. Und das sieht man ganz klar auch an den Specs. Das, was Sony baut, ist tatsächlich einfach eine aufgebohrte PlayStation 4. Das sieht man ganz klar daran, was sie für Bauteile verwenden. Beispielsweise der CPU ist einfach tatsächlich ein übertakteter PlayStation 4 CPU. Selbe Architektur, ist vom Prinzip her derselbe CPU an sich, auch 8 Kerne. Nur im Gegensatz zu 1,6 GHz pro Kern hast du eben 2,1 GHz pro Kern. Das ist natürlich schon eine ganz klare Leistungssteigerung, aber trotzdem verändern sie eigentlich an dem grundlegenden Ding quasi nichts. Krasser wird der Unterschied tatsächlich dann, wenn man sich den Vergleich anguckt, was die GPU angeht. Vom Prinzip her ist es ja immer noch so, wie das bei beiden der Fall ist, eben, dass eben ein gemeinsamer, also ein Chip verkauft wird, verbaut wird, auf dem eben GPU und CPU sich den Platz teilen. Das ist also quasi eine Kombination aus beidem, eben ein Hybrid-Chip. Und das ist auch weiterhin der Fall. Allerdings sieht man dann jetzt eben im Vergleich das, was eben vom Prinzip Sony mit der PlayStation 4 machen will. Und der PlayStation 4 Neo ist eben, dass sie knapp ungefähr die Leistung verdoppeln. was jetzt rechnen wir halt immer in Flops, Teraflops, das eben verdoppeln wollen, was sie quasi derzeit an Leistung haben. Die Xbox One Scorpio oder Xbox One, Xbox Scorpio macht einen ganz klar wesentlich größeren Sprung. Im Vergleich wird es darauf hinauslaufen, dass am Ende des Tages wahrscheinlich ungefähr, ich glaube, sie reden von knapp 4,2 Teraflops, die, was die PlayStation Neo angeht, allerdings von 6 Teraflops, was die Xbox One Scorpio angeht. Das ist schon ein ganz, ganz, ganz klarer Sprung. Das ist ja tatsächlich einfach nochmal knapp, was ich, was 30% mehr. Das ist schon ziemlich viel. Und dann kommt natürlich auch nochmal dazu, sie verbauen auch definitiv, so wie es derzeit aussieht, wir haben natürlich nach wie vor keine richtig ganz klaren Fakten, sie verbauen weiterhin GDDR5-RAM. Allerdings jetzt eben im Vergleich werden es wahrscheinlich, so wie es aussieht, weiterhin 8 Gigabyte bleiben bei der Sony PlayStation Neo oder PlayStation 4 Neo, wie immer sie heißen wird. Und bei der Scorpio werden es wahrscheinlich, so wie es derzeit aussieht, 12 Gigabyte werden. Auch mit höherem Durchsatz. Und da sieht man eben ganz klar, also die Scorpio im Vergleich zu Neo ist definitiv die deutlich stärkere Konsole. Zum CPU bei der Scorpio können wir noch nicht viel sagen. Wir wissen auch nur, dass es weiterhin 8 Kerne bleiben. Sollten sie es auf der nächsten Generation basierend machen, also auf der nächsten Generation, die AMD präsentiert, die Zen-Generation, dann wäre es vielleicht auch da nochmal ein großer Sprung. Wenn das nicht der Fall ist, wird es wahrscheinlich eher darauf hinauslaufen, dass eben der CPU auch einfach nur leicht aufgebaut wird, so ähnlich wie Sony das in der Neo eben auch macht. Trotzdem am Ende des Tages, Microsoft baut eine wesentlich stärkere Konsole, kann man einfach so sagen. Microsoft sagt ganz eindeutig, wir wollen 4K-Gaming haben. Das ist etwas, was Sony schon so leicht angedeutet hat. Allerdings ist ganz klar, Sony würde 4K-Gaming auf jeden Fall nicht erreichen. 4K-Content im Sinne von, dass sie eben Filme wiedergeben können auf 4K-Fernsehern. Das ja, definitiv. 4K-Gaming sollte mit den Specs, die wir derzeit von der Neo haben, nicht drin sein. Das heißt also, die deutlich... Das ist kein natives. Kein natives, nee. Wahrscheinlich geht es eher in so eine Richtung halt tatsächlich wirklich Full HD, also originales, richtiges Full HD. 1080p vielleicht 1440. Aber 4K ist definitiv nicht drin. Und entsprechend, ja, Sony bringt früher eine Konsole raus, die allerdings auch einfach, wie gesagt, eine aufgebaute PlayStation 4 ist, wohingegen Microsoft sagt, wir nehmen uns ein bisschen mehr Zeit, aber bringt tatsächlich auch eine Konsole, die signifikant mehr Leistung bietet. Und da wieder, wie gesagt, der ganz klare Unterschied. Microsoft sagt, wir gehen eher in die Hardcore-Richtung. Sony sagt, wir wollen etwas haben, was zum Beispiel einfach auch gut in Zukunft funktionieren würde. Mit unserer VR-Lösung, die eben auch kommt, die sich ja im Idealfall auch gut verkaufen soll. Und dann eben sagen, wir haben für jedermann eben die Lösung. Kauft unsere VR-Brille, kauft eine PlayStation 4 Neo und ihr seid einfach set. Und sowas wie 4K-Gaming ist für uns erstmal noch gar nicht relevant. Die Frage ist jetzt halt also, ob welche der beiden Strategien potenziell zumindest für uns irgendwie erfolgreich erscheint. Also das ist eben quasi das, worum es letztendlich dann gehen wird. Was glaubst du, könnte besser funktionieren und auch vor allem welche außenstehenden Faktoren, außenstehenden Anführungsstrichen, spielen noch eine Rolle. Zum Beispiel, wie viele PlayStation 4 schon verkauft wurden im Vergleich zur Xbox One und vor allem eben auch, wie zeitlich gesehen eben die PlayStation 4 Neo einfach wesentlich früher erscheint als die Xbox One Scorpio. Also ich glaube, dass Sony sich schon bewusst dafür entschieden hat, mit der Neo nicht den größten Schritt zu gehen oder nicht den gleichen Schritt zu gehen wie eben Microsoft. Ich glaube, PlayStation oder Sony ist momentan in einer Situation, da sie quasi Marktführer in der momentanen Generation sind und es auch nicht so aussieht, als würde sich das in der nächsten oder in der näheren Zukunft ändern, habe ich auch nicht das Gefühl, dass sie dazu gezwungen sind, jetzt gleich einen radikalen Schnitt zu machen, der theoretisch auch nach hinten losgehen könnte. Also ich glaube, Sony ist da relativ konservativ in dem, also was heißt relativ konservativ, aber relativ vorsichtig, sagen, okay, wir wollen auf jeden Fall Veränderungen, aber wir müssen jetzt nicht einen radikalen Schnitt machen, der vielleicht sogar dazu führt, dass vielleicht ein Teil unserer Kundschaft vielleicht ein bisschen davon, ja, überrascht und vielleicht auch negativ überrascht wird. Also man möchte auch diese klare Zweiklassengesellschaft vielleicht haben, dass man eben sagt, okay, es gibt hier die Elite und es gibt hier die halt nur die Vanilla PS4 haben und irgendwie, ja, passt das alles nicht mehr zusammen. Und was auch klar ist, dass ich das Gefühl habe, Sony ist sich dessen bewusst, dass wenn sie weiterhin diesen Massenmarkt ansprechen wollen, dass der Preis auch immer eine ganz wichtige Sache ist. Und ich glaube, selbst wenn man noch keine Ahnung hat, wie viel die Komponenten für die Scorpio letztendlich kosten werden, habe ich nicht das Gefühl, dass die Scorpio Ende des nächsten Jahres $400 kosten wird. Das wird auf jeden Fall schwer werden, ja. Also es ist schon theoretisch möglich, aber es ist schwer, ja. Rechne schon eher damit, dass wenn Microsoft sich auch so hinstellt, sagt, das ist tatsächlich ein High-End-Gerät, das ist ähnlich wie mit dem Elite-Controller, den sie rausgebracht haben, okay, dafür müsst ihr halt auch einen entsprechenden Preis zahlen. Während Sony, glaube ich, mit der Neo auch die Komponenten ausgewählt hat, wo sie sich relativ sicher sind, dass sie damit zumindest nicht den Originalpreis von $400 übertreffen müssen. Also, dass die Komponenten, die sie jetzt in der Neo verbauen, damals vielleicht noch zu teuer gewesen wären, aber jetzt zumindest auf dem Stand sind, dass sie für $400 verkaufen können. Es gibt noch keinen offiziellen Preis, aber ich gehe ehrlich gesagt persönlich nicht davon aus, dass sie mehr als $400 kosten wird. Ich, also von dem, was sie bietet her, wäre auch alles andere tatsächlich nicht realistisch, ja. Und damit bleiben sie in einem Preissegment, der ihnen auf jeden Fall geholfen hat, der ihnen gut getan hat mit dem originalen Launch der PS4. Und ich glaube auch deswegen, wenn man noch dazu hinzuzieht, dass sie möglicherweise ein Jahr früher rauskommt, im Big Scheme of Things, also wenn es wirklich um klassisch Konsolenkrieg geht, wird Microsoft mit der Scorpio, selbst wenn sie besser ist, Sony nochmal einen Verkaufs überholen können. Glaube ich das persönlich nicht. Ich glaube auch nicht, dass das Microsofts Ziel ist. Ich glaube, Microsoft ist sich dessen bewusst, dass diese Lücke ist mit einer Hardcore-Konsole, die du wirklich so sehr auf den Hardcore-Markt spezialisierst, schon gar nicht lösbar. Selbst wenn jeder Hardcore-Spieler das kaufen würde, hättest du eben damit immer noch die große Masse erreicht, die wahrscheinlich einfach bei der PlayStation bleiben wird. Vielleicht sogar sich gar keinen großen Gedanken darüber verschwendet, ob es jetzt eine Neo gibt oder eine Scorpio, sondern sagt, ich habe jetzt diese Generation eine PlayStation 4. Das interessiert mich nicht, ob es jetzt eine leicht bessere PS4 gibt. Ich spiele eh nur mein FIFA und Call of Duty und was ich was. Das reicht mir vollkommen aus. Und bis dahin, in einem Jahr, wenn sich die Neo so gut weiterverkauft mit der PS4 zusammen, also die Vanilla wird ja auch weiterhin zeitgleich dann eben erhältlich sein, wahrscheinlich dann für einen niedrigeren Preis, dass man ich nicht das Gefühl habe, dass in dem einen Jahr dann viele Leute oder dass dann die Verkaufszahlen der PS4 einbrechen sollten. Und wenn das so weitergeht, dann wird der Abstand bis dahin nur noch so groß sein, dass zumindest im Big Scheme of Things sich nichts ändern wird, glaube ich. Aber klar ist natürlich auch, Microsoft könnte eine bestimmte Spielerschaft, zumindest den Hardcore-Markt, vielleicht so sehr ansprechen, dass eben vielleicht welche Leute von der PlayStation 4 eben zur Xbox Scorpio wechseln. Aber auch da habe ich das Gefühl, ist es manchmal ein bisschen leichter gesagt als getan, heutzutage mit dem ganzen Ökosystem, mit digitalen Spielen und so weiter, wenn die PlayStation 4 Neo auch komplett backwards compatible ist und auch forwards compatible, dass man eben das Gefühl hat, Leute haben schon in ein bestimmtes Ökosystem investiert und sind dann vielleicht auch dann weniger dazu bereit, dann auch zu wechseln, selbst wenn sie sich vielleicht von den besseren Specs der Scorpio angesprochen fühlen. Das gleiche mit den Spielen. Leute, die vielleicht die PlayStation 4 auch wegen ihren exklusiven Spiele eben kaufen, also exklusiv im Sinne von wirklich im Konsolenbereich nur auf der PS4 oder auch selbst auf dem PC nicht erhältlich, ist die PS4 auf jeden Fall nochmal noch weit vorne, zumal die Xbox 360 keine reinen Exklusivtitel mehr haben wird, weil eben alles auch auf dem PC erscheint, glaube ich, dass das auch ein Vorteil ist, der sich auch mit höheren Specs eben ja keine Auswirkung haben wird. Also die Leute, die vor allem zum Beispiel die PS4 kaufen, wegen ihrer ganzen Third-Party-japanischen Exklusivtitel, die sie eben hat, werden nicht wegen besseren Specs auf die Xbox wechseln. Ja, das stimmt wahrscheinlich, ja. Also insgesamt glaube ich einfach, ist das Interessanteste daran wirklich, und ich stimme dir absolut zu, dass das, was Microsoft jetzt versucht, offensichtlich nicht darauf abgezielt ist, zu sagen, wir wollen noch aufholen zur PlayStation 4 in dieser Generation. Ich glaube, Microsoft macht sich tatsächlich grundlegende Gedanken über die Zukunft und nicht nur, wie platzieren wir uns in der derzeitigen Situation, sondern wie platzieren wir uns eben auch für fortschreitende Generationen. Ja. Und die Entscheidung erscheint mir tatsächlich auch schlau, jetzt sowas zu machen, wie eben zum Beispiel eine PlayStation 4 Neo und zu sagen, wir ziehen einfach gleich, wir bringen in kurzer Zeit, also auch gegen Ende diesen Jahres hin, eine Konsole raus, die einfach ein bisschen aufgebohrt ist, hätte, glaube ich, zwangsläufig zu keinem Erfolg führen können. Wenn du dann eben die gleiche Konkurrenzsituation hast, die du jetzt auch hast, mit der gleichen Art Aufbau quasi, was eben die Konsolen angeht. Ja, vielleicht hätte man dann eine ganz kleine Lücke geschlossen, die eben die PlayStation 4 derzeit ja auch stärker ist als die Xbox One, das darf man ja auch nicht vergessen. Derzeit auch immer noch so leichter Vorteil, was eben die Hardware angeht, bei der PlayStation und PlayStation 4. Auch nochmal ganz kurz am Rande erwähnen, das, was eben Microsoft so ein bisschen Cheating-mäßig bei der Xbox One probiert hat, eben mit dem ES-RAM, quasi einem RAM, der nur dafür da ist, um Aufgaben möglichst effektiv zu verteilen. So dass letztendlich quasi versucht wird, so ein bisschen Leistung zu erschummeln, beziehungsweise einfach mit so einer Krücke mehr Leistung rauszuholen. Das haben sie aufgegeben bei der Scorpio. Die Scorpio wird einfach ganz klar straight up normal funktionieren wie jeder andere auch. Aber eben zu sagen quasi, okay, wir gehen in dieselbe Richtung, die Sony gerade geht, hätte, glaube ich, zwangsläufig einfach nur dazu geführt, dass der Abstand gleich geblieben wäre, wenn nicht schlechter geworden wäre. Das wäre also keine ideale Lösung gewesen, zu sagen, wir machen einfach gar nichts in der Situation, hätte erst recht nicht funktioniert. Das heißt, letztendlich viel Entscheidungsspielraum hatte Microsoft da ja auch vielleicht gar nicht. Außer zu sagen, okay, damit werden wir keinen Erfolg haben, wenn wir einfach dasselbe machen wie Sony und sagen, wir bringen halt eben eine Konsole raus, die einfach ein bisschen stärker ist als unsere jetzige. Lass uns einfach den Schritt weitergehen und sagen, wir nehmen uns ein bisschen mehr Zeit, aber dann pushen wir tatsächlich auch. Und dann bringen wir etwas raus, was tatsächlich nicht nur konkurrenzfähig ist, sondern tatsächlich stärker ist als die Konkurrenz. Grundlegend finde ich, also die Frage ist, ob das tatsächlich irgendwie die Entscheidung ist, dass der Hardcore-Markt dich in Zukunft auch rettet und dich absetzt, super schwer zu sagen. Andererseits hatte Microsoft auch nicht groß die Wahl. Den ganz klaren Konkurrenzkampf hatten sie verloren. Das heißt, sie mussten sich jetzt ein bisschen einfach lösen von Sony, anders ging es nicht. Oder sie harren die nächsten 3-4 Jahre lang aus und warten, bis eben eine neue Generation kommt und hoffen, dass sie es dann besser hinkriegen. jetzt in Anbetracht der Tatsache, dass es einfach wahrscheinlich keine richtigen Generationen mehr geben wird, funktioniert es natürlich nicht. Was ich interessant daran finde und was eben der eine Vorteil wäre, wie du schon gesagt hast, ich glaube auch nicht daran, dass sie jetzt sich damit tatsächlich irgendwie in eine Position bringen, in der sie ganz klar einfach in dem derzeitigen Konsolenkrieg quasi, den es ja auch nicht mehr richtig gibt, aber in der derzeitigen Konkurrenz quasi ganz klar wieder mithalten können mit Sony. Die Situation, glaube ich, wäre nicht entstanden. Aber was sie eben machen können, ist eben zu sagen, wir sind einfach einen Schritt voraus. Und jetzt ist eben das Interessante daran, so wie sie sich derzeit platzieren sie sich, Ende nächsten Jahres haben wir die stärkste Konsole auf dem Markt. Das ist der Plan von Microsoft. Was die PlayStation 4 macht, ist was ganz anderes zu sagen. Ende diesen Jahres bereits haben wir einfach eine etwas aufgebohrte Version, die dann für den Zeitpunkt einfach quasi das, was wir zu bieten haben, nämlich VR, die Art von Spiel, die wir zu bieten haben, der beste Ort, um die zu spielen, wird die PlayStation 4 Neo sein. Was danach in Zukunft passiert, das wissen wir alles noch gar nicht. Das heißt also, es wird definitiv eine Situation geben, damit rechne ich ziemlich fest, in der definitiv Microsoft mit seiner Scorpio die stärkste Konsole im Spielfeld stellt, weil ich nicht damit rechne, dass Sony in einem Jahr nochmal was nachreicht und nochmal leicht aufbohrt. Das halte ich für super unrealistisch. Das heißt, es wird wahrscheinlich mindestens ein Jahr lang geben, in dem Microsoft ganz klar der stärkste Konkurrent im Konsolenbereich ist. Und das ist dann super interessant zu sehen, ob die Strategie in irgendeiner Form aufgeht. Wie gesagt, ich glaube, Microsoft hat das ein bisschen... Ich glaube nicht, dass Microsoft eine große Auswahl hatte. Ich glaube, es gab nicht viele Wege in der Situation. Ich glaube, den sie gewählt haben, ist der offensichtliche und definitiv auch der beste und erfolgsversprechendste. Ob sie damit tatsächlich ganz klar irgendwie sich besser positionieren können als jetzt, ist ganz, ganz schwer zu sagen. Ja. Ich glaube, erzähl. Ja, ich glaube auch zum Beispiel, dass die ganzen Leute, die jetzt nachdem jetzt die ungefähren Specs von beiden Konsolen draußen jetzt sagen, Sony sollte einfach sein Konzept nochmal überarbeiten und einfach bessere Komponenten drin verbauen, wegen der Scorpio, würde ich sagen, Sony muss nicht. Sony ist nicht in der Situation, dass sie sagen müssen, wir müssen jetzt schon reagieren und auf jeden Fall auf Scorpio-Niveau begeben, um konkurrenzfähig zu bleiben. Ich glaube, Sony ist mit der Situation, wenn sie die schwächere Konsole haben für ein Jahr oder noch länger, können sie auf jeden Fall gut leben, so wie es jetzt momentan aussieht. Sie sind auf jeden Fall nicht in der Situation, wie Microsoft, das wo du ja auch schon gesagt hast, dass du das Gefühl hast, sie hatten eigentlich nur diese eine Wahl. Kann Sony noch abwarten und immer dann noch reagieren? Also Sony ist jetzt momentan nicht in der Position, dass sie darauf gezwungen sind, jetzt schon Microsoft direkt Paroli zu bieten. Ich glaube, diesen Specs War, den müssen sie jetzt noch nicht eingehen. Und ich glaube, dass das auch keine schlechte Entscheidung von Sony ist. Ehrlich gesagt ist halt die Frage, und das ist ja das, letztendlich ist der Specs War damit vielleicht sogar schon fast vorbei. Also Sony ist halt eben, das ist halt die Sache daran. Also wir können das nicht betrachten im Sinne von, das sind zwei gleichwertige Konkurrenten und sie entscheiden sich für zwei unterschiedliche Wege und wir gucken, welcher erfolgreich ist, sondern man muss ganz klar sagen, Sony handelt aus der Position des ganz klaren Marktführers heraus, wohingegen Microsoft als Underdog agiert. Das heißt, Microsoft muss was tun, Sony muss es nicht. Und selbst wenn Microsoft krass erfolgreich damit wird, muss Microsoft erstmal aufholen, bevor Sony überhaupt reagieren muss. Das ist ja die Sache. Selbst wenn die Xbox One, Xbox Scorpio super erfolgreich wird, heißt es noch lange nicht, dass sie, also selbst dann hat Sony mindestens ein Jahr Puffer. Selbst wenn die Xbox Scorpio against all odds super erfolgreich wird, hat Sony mindestens ein Jahr, in dem sie sagen können, dann seid ihr erstmal da, wo wir sind und dann können wir immer noch was machen. Und vor allem darf man ja auch nicht vergessen, es gibt ja noch super viele andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Selbst wenn sich Scorpio sich mehr gut verkaufen wird, wissen wir auch alle, die Microsoft ist schon dadurch limitiert, dass sie fast nur auf dem amerikanischen Markt groß sind. Der asiatische Markt, der wird, oder auch der japanische Markt, werden dann sagen, naja, Scorpio, whatever. What is it? Ich glaube halt, Europa ist das interessante Schlachtfeld daran. Ich glaube, dass sich das mit sowas wie besserer Technik und quasi Hardware-Prowess man in Europa durchaus den einen oder anderen dazu bewegen könnte, zu sagen, okay, also ich meine, das Wichtigste daran ist eigentlich letztendlich, und ich glaube, das ist etwas, was wir jetzt eigentlich aus der Diskussion rauslassen müssen, weil wir da nicht wirklich drüber spekulieren können und weil es auch eigentlich für die Diskussion gerade egal ist. Aber das, glaube ich, was letztendlich Microsoft am ehesten noch das Genick brechen könnte, ist eben die Art und Weise, wie sie mit der Konsole umgehen. Weil diese Konsole müssen sie verkaufen und die müssen sie gut verkaufen. Also sie haben keine andere Option. Sie sind eh schon in der Situation, in der sie eben, wie gesagt, jetzt diesen einen Ausweg nehmen. Diesen Ausweg müssen sie so gut nutzen, wie sie können. Das heißt also, wenn du noch mehr in Richtung Hardcore-Gamer gehen willst, und das machst du ja letztendlich damit, dann musst du genau das kommunizieren. Und das ist ja das Gegenteil von dem, wie es bei der Xbox One im Vergleich zur PlayStation 4 gelaufen ist. Die PlayStation 4 hat ganz klar den Gamer getargetet und die Xbox One ganz klar am Anfang nicht. Und das war ja, haben wir ja schon tausendmal gesagt, wahrscheinlich auch der kleine Genickbruch, den sie da schon erlitten haben. Das muss natürlich ganz klar anders werden. Aber wenn wir davon ausgehen, dass sie die richtig gut verkaufen, dass sie eben genau die Leute ansprechen, die sie ansprechen wollen, dass diese Leute auch bereit sind zu sagen, wie auch immer, was auch immer in der Vergangenheit gelaufen ist, ich bin interessiert an bessere Hardware und deswegen will ich das Angebot wahrnehmen. Diese Leute müssen sie kriegen und dann habe ich schon das Gefühl, dass gerade eben der umkämpfte Bereich Europa interessant werden könnte. Also ich glaube, auch Asien ist weg. Ich glaube, Amerika steht die Xbox One ganz gut da. Ich glaube, da können sie aber auch tatsächlich nochmal irgendwie ein bisschen Boden gut machen mit der Scorpio. Ich glaube, das Interessante wird tatsächlich Europa werden. Wie schaffen sie es in Europa, einfach Marktanteile zurückzuholen von Sony, indem sie eben sagen, hey, ihr seid wirklich dedicated Gamer, ihr wollt das Beste rausholen, ihr wollt die beste Grafik und das schnellste System haben, dann braucht ihr eine Xbox One Scorpio. Ja, man würde sagen, wir sollen das Nebenschlagfeld nicht aufmachen, aber ich bin zum Beispiel der Meinung, ich glaube, Europa haben sie schon in vielerlei Hinsicht, ich glaube, viele europäische Gamer haben sie schon lange verloren in vergangener Entscheidung. Deswegen schwierig zu sagen, Sony war ja selbst in der PS3-Ära immer noch, also Sony, die PS3 war trotzdem auch in Europa immer noch stärker, obwohl ja die 360 mit die erfolgreichste Xbox-Konsole aller Zeiten war. Deswegen, ja, schwierig zu sagen. Aber ich glaube, im Allgemeinen machen beide Entscheidungen Sinn, sowohl die Entscheidung für die Scorpio als auch für die Neo, auch in der Art und Weise, wie sie oder was sie da reinbauen, was sie damit vorhaben, habe ich das Gefühl, dass ich bei keiner der beiden Firmen das Gefühl habe, okay, das ist jetzt irgendwie komisch oder das kann ich nicht nachvollziehen, warum sie das so machen und nicht anders. Absolut, ja. Und ich meine, wir kommen jetzt, also wir sind natürlich, haben jetzt viel über Microsoft geredet, ist ja auch wichtig und ehrlich gesagt war das, glaube ich, genau das, was wir das letzte Mal so ein bisschen versucht haben zurückzuhalten, eben zu lange auch über den Konkurrent zu reden. Wir wollten das ja ganz klar aufteilen und sagen, wir reden erstmal dann über Microsoft und dann reden wir auch klar über Sony. Ich meine, das Gute ist ja auch, die Xbox war dann ja vor der E3 und auf der E3 wurde ja auch die Scorpio quasi offiziell angekündigt, das heißt, wir können auch mit mehr Sicherheit auch darüber sprechen, was die Scorpio letztendlich ist, auch wenn die Specs die final noch nicht feststehen, aber... Ja, auf jeden Fall, aber vor allem eben jetzt haben wir eben beide aufgerollt, jetzt haben wir beide endlich gegenübergestellt, jetzt können wir über beides reden. Trotzdem, um eben so ein bisschen zu Sony auch zurückzukommen, geht es eben jetzt darum, Sony ganz klar in der Situation, wir sind Marktführer, wir können uns quasi aussuchen, was wir machen. Wir gehen einen anderen Weg als Microsoft. Ich glaube nicht, dass es tatsächlich bewusst ein anderer Weg ist im Sinne von, wir sehen, was Microsoft macht und machen was anderes, sondern sie hatten ihre Entscheidung davor getroffen. Ich glaube auch, dass Microsoft ist relativ unabhängig davon getroffen hat, was jetzt die Konkurrenz macht. Das macht aber für beide Firmen einfach, der Schritt macht jeweils Sinn und wirkt nicht so, als ob er tatsächlich irgendwie erzwungen worden wäre durch den Konkurrent. Wenn wir jetzt aber eben uns Sony angucken, für sie sieht es ja derzeit einfach ganz klar so aus, wir gewinnen diesen Console War ganz, ganz eindeutig. Es ist nicht so wie bei Microsoft, wo man das Gefühl hat, eben alles... Die ganze Firmenstrategie baut sich um einen einzigen Bereich auf und alles läuft quasi zu so einer Spitze zusammen. In dieser Spitze steht eben Windows 10. Das ist bei Sony immer noch wesentlich breiter aufgestellt. Trotzdem mit dem ganz klaren Erfolg der Gaming-Sparte eben und auch klar dem Erfolg, dem konkurrenzlosen Erfolg derzeit auf dem Markt, ist die Nähe natürlich einfach einen Schritt weiter in die gleiche Richtung. Und wenn wir eben von 4K-Content reden und schon wissen, dass es eben nicht darum geht, zum Beispiel 4K-Content in Spielen zu bieten, sondern wahrscheinlich eher in Filmen und so ein Kram, dann merkt man eben auch trotzdem, dass sie eben ein bisschen diesen Spillover-Effekt haben wollen. Die Gaming-Sparte ist definitiv die erfolgreichste. Jetzt sehen wir zu, dass wir davon auch die anderen Bereiche eben profitieren lassen. Hauptsächlich ist es natürlich wahrscheinlich dann eben Sony Pictures, also Film, weil ne, logischerweise das der Bereich ist eben, in der sie auch offensichtlich mit dem Bravia gut verbinden lässt. Sie wollen den neuesten Film von, na gut, Spider-Man ist aber mittlerweile bei Sony Pictures, aber sie wollen den neuesten Film von Sony Pictures sehen. Am besten tun sie das auf einem Bravia TV. Wissen Sie, was gut zu Bravia TV passt? 4K-Auflösung, die PlayStation zum Beispiel bieten kann als Wiedergabegerät. Und dann kann auch das PS4-exklusive Spider-Man-Spiel spielen. Ja, richtig, genau. Und vor allem natürlich, und das ist, glaube ich, so das Ding, das, was eben womit Microsoft eingestiegen ist, ist quasi das, glaube ich, was sie jetzt vielleicht ein bisschen bei der PlayStation 4 Neo betonen werden. Also, weißt du, diese Multimedia-Geschichte, die Microsoft am Anfang ganz klar nach oben gestellt haben, was wir alle schon tausendmal gesagt haben, eine dumme Idee war. Ich glaube, jetzt, wo Sony sich in der Position befindet, die Gamer haben wir schon längst alle überzeugt von unserem Produkt. Jetzt können wir vielleicht anfangen, diesen Multimedia-Teil auch irgendwie noch ein bisschen zu pushen. Rechne ich tatsächlich damit, dass vielleicht jetzt für die PlayStation 4 Neo auch noch mal ein bisschen in die Richtung gegangen wird, hey, das ist eben genau das, ne? Das ist nicht nur ein Wiedergabegerät, das ist eine Multimedia-Plattform. Da gibt's Apps für Musik, da gibt's Apps für alles. Sie können sich Amazon runterladen, also sie können die Amazon-App nutzen und können gleich Filme irgendwie direkt von Amazon runterladen und so weiter und so fort. Eben diese Geschichte, Gaming ist derzeit unser wichtigster, erfolgreichster Teil. Wie versuchen wir jetzt quasi davon auch andere Bereiche profitieren zu lassen und das funktioniert eben nur über Multimedia und dass sie jetzt eben quasi da so ein bisschen das pushen, gerade eben auch was VR angeht. Und ich meine, das ist natürlich reine Spekulation, ich rechne wie gesagt damit, weil es Sinn machen würde, vor allem interessant dann eben, wenn wir jetzt noch ein bisschen in Richtung VR kommen. Derzeit ist Sony VR ganz klar Gaming, aber können wir uns nicht potenziell auch vorstellen, dass Sony damit ähnlich wie zum Beispiel Oculus vielleicht auch nochmal in eine etwas breitere Richtung gehen will? Und wenn es nur um sowas geht wie zum Beispiel, keine Ahnung, Skypen über Sony quasi, also über die PlayStation. Ja, wobei Skype ein schwieriges Ding ist, weil Skype gibt es wahrscheinlich auch nicht auf der PS4. Aber klar, also Skype ist halt wieder sowas, wie wenn man Tempo sagt, in sich sind das Taschentücher, aber man hat halt sofort irgendwie die Marke im Kopf, natürlich irgendwie was anderes, aber Voice over IP und so Geschichten, weißt du? Also ich meine eben Face-to-Face mit Sony, mit VR zum Beispiel, gemeinsam Spiele spielen gegeneinander, wo man eben tatsächlich den anderen auch in seinem Gegenüber sieht, weißt du, wo man Avatare hat, die aussehen wie man selbst und solche Geschichten. Das Ganze also noch ein bisschen mehr tatsächlich wieder zu einem... Ne? Also ich meine, ich glaube, sie wollen schon in den Hardcore-Bereich gehen, aber gerade weil sie das Ganze denen auch relativ billig anbieten, glaube ich, müssen sie eben auch das leicht gimmicky-mäßige, was in der Natur von VR ja auch immer noch ein bisschen liegt, einfach noch ein bisschen mehr hervorstellen. Ich meine, sie haben ja auch schon, es gab ja eine Tech-Demo zu diesem einen Sony Pictures-Film The Walk, wo einfach ein Typ über ein Seil über Hochhäuser läuft und wo du dann quasi über die VR-Brille aus der Perspektive des Typs über dieses Seil läuft. Also ich glaube, die Verbindung zu Film, also auch zu ihren eigenen Filmen, ist auf jeden Fall offensichtlich, dass da auch Sachen geplant sind. Aber klar, natürlich mit dem PlayStation-Namen im Produktnamen stellen sie schon auf jeden Fall das Gaming im Vordergrund, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie auf jeden Fall Pläne dafür haben, das dann mit, noch mit ihren anderen Sparten irgendwie zu verbinden. Und wie gesagt, mit Film lässt sich das auch gut verbinden. Ich meine, letztendlich... ich habe immer noch das Gefühl, zum Beispiel 3D-Filme sind sehr viel erfolgreicher, als sie eigentlich sein sollten. Ja, stimmt. Würde ich persönlich sagen. Und ich glaube, VR würde für einen Film auch super gut funktionieren. Ganz einfach auch deswegen, das kannst, also einfach die Erfahrung eben zu haben, ohne selbst dabei aktiv steuern zu müssen, aber trotzdem hautnah dabei zu sein, wenn bestimmte Sachen eben passieren. Ich glaube, dass die Filmbranche auch das auch irgendwie nutzen wird, dann vielleicht auch mehr Filme machen, wo du vielleicht dann eben alles aus der Ego-Perspektive des Protagonisten siehst, anstatt was anderes. Also ich bin jetzt kein Filmexperte, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass damit auch gearbeitet wird, dass sie auch vorhaben, irgendwie was damit zu tun. Das glaube ich definitiv auch. Vor allem, weil du ja auch letztendlich, und das glaube ich tatsächlich, ich glaube nicht, dass du da Blockbuster produzieren musst, indem du Dinge aus der Ego-Perspektive siehst. Wir hatten ja gerade diesen komischen Ego-Shooter-Film, habe ich nicht gesehen, weiß ich auch gar nicht mehr genau, wie der heißt, aber der war ja halbwegs erfolgreich und haben mir auch viele Leute gesagt, dass es das eigentlich ganz cool war. Ich glaube nicht tatsächlich, dass es in diese Richtung geht, aber doch, ganz klar, eindeutig, das, was du eben auch schon gesagt hast, also einfach Erfahrungen bieten. Dokumentarfilme aus so einer Perspektive, so ungefähr, weißt du? Also dann läufst du immer durch die Savanne in Afrika und dann läuft ein Löwe an dir vorbei oder sowas. Wie weit man dann die Interaktivität da macht, ist natürlich noch eine ganz andere Frage, aber so dieses grundlegende Prinzip zu sagen, man erlebt Content anders und nicht nur Spiele anders, ist, glaube ich, schon definitiv etwas, was man eben dann auch pushen kann und was eben der sinnvollste Schritt wäre, um zu sagen, wir tragen eben den Erfolg der Gaming-Sparte in die Zukunft von Sony allgemein. Und wir sehen eben zu, dass einfach alle Sparten davon profitieren und dass wir eben alle Sparten damit einbringen und das quasi einfach alles so ein bisschen auch, es ist nicht ganz so eindeutig und ganz clear-cut, wie wir das eben bei Microsoft hatten, aber Sinn machen würde es definitiv und ich bin super gespannt, was sie eben dann damit in Zukunft auch machen. Gerade weil es eben darum geht, dass sie das Ding ja nicht so krass pushen, dass sie sagen können, hey Gamer, du willst das Neueste und Beste, was Hardware bieten kann, das ist das hier. In die Richtung, glaube ich, werden sie nicht gehen. Ich glaube schon, dass sie das Ganze aufhängen werden an etwas anderem. Dass sie nicht sagen, das hier ist High-End-Hardcore-Gaming, sondern das ist für VR. Das ist für 4K-Content auf dem Fernseher schauen. Weißt du, diese ganzen Geschichten? Also, dass sie eben quasi den Multimedia-Punkt und einfach allgemein den Vorteil, den es dir auch für andere Dinge bietet, dass sie den betonen im Gegensatz zu, das hier ist High-End-Gaming. Ja. Wobei ich auch glaube, sie werden auch da mit einer gewissen Vorsicht daran gehen. Ich glaube nicht, dass sie das so aggressiv pushen wollen wie Microsoft, weil sie genau wissen, das ist schiefgegangen beim Konkurrenten. Das machen wir nicht. Ich denke, die werden das so, die werden vielleicht ein, zwei Sachen immer mal wieder fallen lassen, aber ich glaube, dieses grundsätzliche Credo von For the Players und so weiter werden sie auch immer fortführen, weil sie genau wissen, darauf basiert der ganze Erfolg des ganzen Unternehmens oder des ganzen Unterfangens. Und zumindest denke ich, dass sie schlau genug sind, nicht den gleichen Fehler zu machen wie Microsoft, indem sie jetzt komplett 180 gehen und sagen, okay, wir haben euch schon Gamer und jetzt konzentrieren wir uns auf alles andere. Also ich glaube, die Message muss trotzdem immer noch sein, PlayStation 4, best place to play, but you can also do this. Ja, das glaube ich definitiv auch. Ich glaube nicht, dass sie tatsächlich irgendwie jetzt richtig full-on in die Richtung gehen, aber das, was sie bisher quasi ignoriert haben, ich habe, glaube ich, kaum was dazu gesehen, dass sie irgendwie den Multimedia-Teil der PlayStation 4 irgendwie publikumswirksam gepusht haben, dass sie eben trotzdem ein bisschen mehr in die Richtung gehen eben. Und ja klar, also ich meine, natürlich verkaufst du dem Spieler immer noch eine Spielekonsole. Das wird definitiv so bleiben. Und ich glaube auch VR wird am Anfang ganz klar so beworben werden. Es geht dann vielleicht einfach tatsächlich um die Zukunft, wenn das erstmal alles am Laufen ist und so. Dann zu sagen, okay, jetzt pushen wir vielleicht nochmal ein bisschen andere Richtung. Aber so viel interessant, es ist wie gesagt ein ganz anderer Ansatz als Microsoft. der konservativere Ansatz, wie du auch schon gesagt hast, der sicherere Ansatz. Aber ja, als der ganz klare Gewinner bei sowas musst du dich tatsächlich nicht groß um Innovation kümmern. Das Einzige, was du machen musst, ist einfach das, was du schon hast, besser ausbauen. Mehr musst du nicht tun. Und ich bin halt mal gespannt, wie es tatsächlich läuft. Also ich meine, auf Dauer funktioniert es natürlich auch nicht. Man will ja trotzdem noch vorankommen. Und wir sind natürlich weit davon entfernt zu sagen, das könnte in Zukunft Probleme machen, weil Sony sich nicht genug weiterentwickelt. Aber trotzdem, ganz klar, es ist derzeit super, super spannend, wenn man eben sieht, dass es eben in zwei komplett verschiedene Richtungen geht. Und dass eben Microsoft und Sony da auch ganz klar unterschiedliche Vorstellungen haben von dem, was sie eben machen wollen und was sie damit erreichen wollen. Ja. Ich persönlich als Gamer, und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen, ne, der Abschluss und so ein bisschen das Fazit dazu. Ich persönlich als Gamer muss natürlich sagen, ja, ich bin grundlegend jemand, der derzeit 100% zu PlayStation 4 tendieren würde, auch zu Sony tendieren würde, aus vielerlei Gründen. Aber wenn ich mir jetzt die nächste halbe Generation, die jetzt kommt, angucke, dann wäre ich definitiv mehr interessiert an der Scorpio. Definitiv. Einfach, weil natürlich ich zum einen technikbegeistert bin, aber zum anderen, weil ich auch das Gefühl habe, das, was mir die PlayStation bietet, habe ich das Gefühl, also das hat so einen leicht bitteren Beigeschmack bei mir immer noch, die PlayStation. Und das ist natürlich was super Subjektives. Ich würde nie objektiv argumentieren, dass das besonders viel Sinn macht. Aber für mich persönlich ist es einfach so, dass ich das Gefühl habe, die Neo ist eine kleine Krücke für Versäumnisse, die sie letztendlich begangen haben, als sie zum Beispiel so Dinge wie VR gepusht haben. Die grundlegende Idee von VR zu haben, zu sagen, wir pushen, dass das kommt für die PlayStation 4, das wird super. Und dann festzustellen, eigentlich können wir das gar nicht machen, weil die PlayStation 4 das nicht bieten kann, was wir dafür brauchen. Fühlt sich ein ganz bisschen die Neo für mich leicht wie eine Krücke an und vor allem eben wie etwas, das ist einfach nur eine aufgebaute PlayStation 4 und nicht mehr. Und das für mich persönlich wäre tatsächlich, wenn ich mir jetzt natürlich eine PlayStation kaufen würde, würde ich sagen, okay, ich warte noch 3-4 Monate, dann hole ich mir eine PlayStation Neo. Trotzdem hätte es irgendwie dieser leicht bittere Beigeschmack kommt, glaube ich, eben genau davon, dass man eben sagen kann, das ist nicht eine Konsole. Konsolen sind eben dieses einmal kaufen, 8 Jahre lang sicher sein. Weißt du? Diese, das, was letztlich Konsolen ausgemacht hat, was jetzt ein bisschen verloren geht. Was ich an sich ja super finde, würde ich trotzdem sagen, ich würde mir wahrscheinlich eine PlayStation 4 holen und wäre damit zufrieden. Ob ich eine Neo bräuchte, wüsste ich nicht. Bei der Xbox One Scorpio habe ich ganz klar den anderen Incentive zu sagen, das hier bietet mir eindeutig mehr, als wenn ich mir einfach nur eine Xbox One kaufe. Und deswegen macht es auch mehr Sinn. Und es bietet auch mehr, als einfach nur zu sagen, okay, jetzt können wir gewisse Dinge, die wir vorher gerade so nicht geschafft haben, sondern jetzt können wir gewisse Dinge, die wir vorher gar nicht geschafft hätten. Das hier ist was Neues und was Besseres. Und wobei irgendwie spricht mich das als Hardcore-Spieler, spricht mich das tatsächlich irgendwie besser an. Und das funktioniert, glaube ich. Wobei das interessant ist, weil du ja eigentlich aus der PC-Spielerperspektive eigentlich sagen könntest, die Scorpio kann trotzdem nicht das, was mein PC kann. Ja, richtig. Und das ist, glaube ich, auch der entscheidende Faktor. Und ich glaube, da merkt man eben auch, dass ich PC-Spieler bin, dass ich in dem Moment eben sage, das, was mich mehr interessiert, ist dann halt eben quasi die Technik so. Und das, was es mir letztendlich bietet so. Das ist einfach bei der Xbox dann quasi in dem Moment bei der Scorpio einfach mehr so. Obwohl es natürlich letztendlich das ist natürlich die nächste Sache, das sage ich jetzt, weil das meine jetzige Perspektive ist. In einem Jahr wird das, was die Xbox One bietet, ungefähr Mid-Class-PC sein wahrscheinlich. Ja, genau, deswegen sage ich das. Deswegen habe ich das Gefühl, ja, wofür bräuchtest du eine Scorpio, wenn du sowieso alles, die gleichen Spiele auf dem PC, besser spielen würdest oder könntest? Also, das ist korrekt, ja. Das ist natürlich noch so eine Sache, das muss man dann erstmal gucken, wie das in einem Jahr tatsächlich aussieht. Und wie sich das in einem Jahr vor allem dann auch anfühlt, wenn man eben dann das sieht, was es quasi bietet im Vergleich zu dem, was bietet denn der Hardware-Markt allgemein derzeit. Und dann eben zu sehen, okay, ich meine, gut, mit dem PC wäre ich immer besser beraten. Aber eben auch sowas wie Crossbuy und so ein Kram, was ja theoretisch eigentlich ein Incentive sein sollte, ist halt eben wirklich die Frage, okay, ist es trotzdem einfach immer noch zu schwach für das, was derzeit ist? Ich meine, letztendlich glaube ich das Gefühl, als jemand, der kein großer PC-Spieler ist, habe ich trotzdem das Gefühl, für einen PC-Spieler wäre die Entscheidung zwischen PC und Scorpio letztendlich basierend darauf, möchte ich, selbst wenn ich PC-Spieler bin, trotzdem die Möglichkeit haben, diese Konsolenerfahrung zu haben. Also ja, eben bin ich derjenige, der sagt, ich spiele schon lieber auf dem PC, weil ich mehr Power habe und mehr Möglichkeiten, aber habe ich trotzdem das Gefühl, ich möchte trotzdem einen Fernseher haben und mich mal auf die Couch setzen und einfach nur die Konsole anschmeißen, ohne jetzt meinen PC jetzt dafür mit Steam, Big Picture Mode und so weiter auf dem Fernseher machen, sondern also einfach wirklich diese klassische Konsolenerfahrung zu haben und trotzdem möglichst nah am PC dran zu sein. Ich glaube, für den wird es Sinn machen, in dem Moment, wenn du aber sagst, naja, eigentlich brauche ich die Konsole nur für die Spiele, die es nicht auf dem PC gibt, dann habe ich wieder das Gefühl, der PC-Spieler wird wahrscheinlich gar keine Incentive dafür haben, sich eine Scorpio zu kaufen. Richtig, der hätte wahrscheinlich auch nicht wirklich eine fürs Neo, also der würde es dann auch wieder nur um Exklusivtitel quasi gehen, genau. Ja. Also es ist derzeit wirklich schwierig, ich habe einfach nur das Gefühl, jetzt einfach nur, wenn ich drüber nachdenke, was die beiden Konsolen bieten und was sie bieten werden und wie sie quasi dastehen, würde ich sagen, grundlegendes Interesse hätte ich immer eher an der Scorpio, wobei ich mir wahrscheinlich einfach in dem Fall keine von beiden kaufen würde. Wie ich es gerade schon gesagt habe, am ehesten würde ich mir wahrscheinlich auch in einem Jahr noch eine PlayStation 4 kaufen. Dann habe ich die Exklusivtitel, die ich eigentlich haben will. Das ganze Ding wird wesentlich billiger sein, als es jetzt ist. Und da es für mich eh letztendlich nur ein Ersatz dafür ist, um gewisse Spiele zu spielen und ich eigentlich für High-End-Gaming nichts brauche, ist wahrscheinlich das einfach die billigste Lösung. Ich habe das Beste quasi, was es bieten kann. Auf jeden Fall. Zumal man davon ausgehen kann, dass wenn die Neo rauskommt, die Vanilla PS4 auch nochmal... Ja klar, billiger werden wird. Genau, das meinte ich auch gerade. Also das wird wahrscheinlich die billigste Lösung dann auch gerade sein. Und ich meine, das ist ja auch das, was Sony ja auch haben möchte. Sony sagt ja auch nicht, die Neo ersetzt die Vanilla. Die werden ja beide immer noch produziert werden und auch beide rauskommen. Das heißt, du hast dann einfach als Konsument die Wahl. Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute, ich meine, ich kenne ja auch viele Leute, die haben noch keine PC, weil sie eben sagen, ja, ich habe noch momentan noch kein Geld dafür. Aber wenn die normale PC hier billiger wird, würden sie sagen, naja, ehrlich gesagt ist mir egal, ob die Neo ein bisschen stärker ist, solange ich die Konsole für, keine Ahnung, 250, 200 Euro haben kann. Und ja, alle Spiele trotzdem drauf laufen. Und ich meine, wir brauchen uns auch nicht vormachen. Es ist auch nicht so, dass, klar, wir hatten diese ganze Diskussion mit, sind die Specs der PS4 zu schwach, etc. Ich meine, ich habe Uncharted 4 drauf gespielt und das sieht fantastisch aus. Also es kann niemand sagen, naja, die PS4 Vanilla kann dieses Erlebnis nicht mehr bieten. Von daher kann ich mir vorstellen, viele Leute, die eben vielleicht sagen, ich möchte nicht so viel Geld für Gaming ausgeben, möchte aber trotzdem zumindest die Möglichkeit haben, irgendwie was zu machen, würde sagen, naja, Vanilla PS4 250 €. Perfekt, ja. Passt. Super gut. Kriegst du mal ein Angebot irgendwie mit einer etwas größeren Festplatte und einem Spiel dabei irgendwie für 200 und dann ist das ein super safer Deal, absolut, ja. Und darauf wird es wahrscheinlich bei mir auch hinauslaufen. Ich glaube, ja, das ist auch die Strategie, die auf die Sony auch hinaus will, dass sie eben sagen, beide stehen zusammen und es soll nicht dieses, die PS4 Neo ist es nur noch das und die PS4 Vanilla ist dann sozusagen ein Ding der Geschichte. Ich glaube nicht, dass sie das in irgendeiner Weise propagieren wollen. Nee, das glaube ich auch nicht, das stimmt auch. Naja, dann würde ich sagen, haben wir ja schon so ein kleines Fazit quasi. Oder ich meine, vielleicht noch ein kurzer Satz zu VR. Ja, Ich meine, du hast ja vorhin schon gesagt, dass eben, was VR, ich meine, VR ist letztendlich schon da, aber du hast noch nicht das Gefühl, dass es irgendwie groß angekommen ist, eben deswegen, weil eben die Barrier of Entry so hoch ist. Also das unter, für Enthusiasten derzeit unter 809 € kommst du halt. Also ohne den PC zu rechnen, kommst du halt unter 809 € nicht eben momentan an ein VR-Gerät. Und ich meine, wir hatten auch schon eine kleinere Diskussion darüber, wie stark ist jetzt PSVR wirklich. Ist es zumindest gut genug, dass man das Gefühl hat, dass das keine potenziellen Kunden abschreckt. Ich habe das Gefühl, dass Sony für den Preispunkt, den sie eben für VR eben anbieten, nämlich 400 €, glaube ich, schon mit das Beste rausholen aus PSVR. Wir alle wissen, es wird wahrscheinlich technisch nicht ganz so stark sein wie eben wie Oculus oder eben oder sogar Vive. Aber dass ich trotzdem, wenn ich mir die neuesten Impressionen lese, und ich meine, wir sind ja mittlerweile ein paar Monate noch vor Launch, das heißt, das Modell, was jetzt eben Leute aus der Gaming-Industrie oder eben aus dem Gaming-Journalismus jetzt eben aufhaben, ist dann quasi schon sehr relativ nah an dem, was eben später rauskommen wird, habe ich trotzdem das Gefühl, dass die Impressionen positiv genug sind, dass eben PSVR wirklich eben als das dienen kann, was sich auch nicht nur Sony selbst, sondern glaube ich auch ihre Konkurrenz, in Anführungszeichen Oculus oder auch Vive, eben erhoffen, dass eben PSVR auch den Massenmarkt für VR erschließt, dass eben mehr Leute mit dieser Technologie in Verbindung kommen. Und ich glaube, dass sich da auch alle Konkurrenten einig sind, dass momentan es noch nicht wirklich diese krasse Konkurrenzsituation zwischen diesen drei Geräten ist, sondern eben, dass man gemeinsam momentan dafür sorgen muss, dass dieser Markt überhaupt erstmal generiert wird. Ja, und das glaube ich auch. Ich bin zumindest vorsichtig optimistisch. Ich glaube, ich werde mir selbst zum Anfang kein PSVR holen, aber ich bin trotzdem vorsichtig optimistisch, dass das einigermaßen funktionieren kann mit PSVR, mit dem Preispunkt und eben der Hardwarebasis, die die PSVR eben schon hat. Und auch vielleicht dem Spieleangebot, den Sony zum Launch oder innerhalb des Launch Windows bereitstellen kann, habe ich das Gefühl, das könnte schon einigermaßen funktionieren. Also ich bin sehr gespannt drauf. VR ist sehr schwierig einzuschätzen, eben deswegen, weil wir das Gefühl haben, es ist momentan noch ein reines Enthusiastending. Mit Sony kommt der erste, sage ich jetzt mal, massenmarkttaugliche Gerät auf den Markt. Ich bin sehr gespannt, wie das im Oktober laufen wird. Ja, das ist so noch so mein Statement zu VR. Also tatsächlich muss ich sagen, das, was ich so ein bisschen als Problem sehe, und das ist jetzt echt, da bin ich auch super gespannt drauf, ich würde super gerne mal einfach die PlayStation VR auf dem Kopf haben. Heißt die einfach wirklich PlayStation VR auch? Ja, dann die Brille? Das heißt PlayStation VR. Das ist einfach ein weirder Name. Tatsächlich, ich habe letztens gerade nochmal das Vive auf dem Kopf gehabt, vor ein paar Tagen. Das derzeit leistungsstärkste Gerät eigentlich. Ich habe damit ein bisschen rumgespielt. Ich habe das, keine Ahnung, habe ein paar Spiele gesehen und so ein Kram. Habe auch die grundlegende Testumgebung und so gesehen, die sie dir eben zeigen für das Tutorial und so. Habe ich also einfach noch ein bisschen mit dem Ding beschäftigt. Und ich muss immer noch sagen, Und das ist eben etwas, was ich so ein bisschen gehofft habe, was nicht passieren würde. Die Erfahrung wird immer noch leicht geschmälert durch Verpixelung, durch zu grobe Auflösung letztendlich direkt vor deinen Augen und eingeschränktes Sichtfeld. Du hast schon das Gefühl, du hast eine Tauchermaske auf. Und die Welt dahinter ist nicht 100% glanzklar aufgelöst. Und auch wenn es letztendlich wahrscheinlich für den durchschnittlichen Spieler, der es eben vor allem am Anfang erstmal als Gimmick ein bisschen betrachtet, keinen großen Unterschied machen wird. Für den Preispunkt finde ich es echt schwierig. Ich weiß, dass ich damals als das erste Mal die Oculus auf dem Kopf hatte. Das war das erste Mal, dass man sie auf dem Kopf haben konnte. Da war es eben noch ein Prototyp, da war es noch die MK1 oder sowas. Das war also das erste Ding, was an die Becke rausgegangen ist. Also noch relativ früh, da hatte ich das Gefühl, okay, dieser Verpixelungseffekt, der stört mich ein bisschen, aber ich habe das erste Gerät auf dem Kopf. Sie sagen schon, sie wollen es ganz klar noch verbessern. Ja, es ist besser geworden. Ja, es fällt mir aber trotzdem noch auf. Und da wäre es jetzt tatsächlich mal interessant zu sehen, wie im Vergleich dazu eben PlayStation VR aussieht. Weil wenn es mir beim Vive noch auffällt, störend leicht, dann muss es ja letztendlich wahrscheinlich bei der PlayStation VR nochmal wesentlich auffälliger sein. Und dann habe ich das Gefühl, es schmälert doch schon ganz klar eindeutig so ein bisschen das Erlebnis. Wenn man dann erstmal im Spiel drin ist natürlich und dann fliegen einem irgendwie Laserstrahlen um die Augen und um die Ohren und man hat irgendwie einen, keine Ahnung, Laserschwert in der Hand oder so ein Kram. Lichtschwert, tut mir leid. Springen mir die Star Wars aufs Dach. Dann merkt man irgendwie plötzlich das nicht mehr. Dann ist es ganz klar irgendwie, dann ist dieser erste Moment irgendwie so, der so ein bisschen ernüchternd ist, erstmal gleich weg, weil man halt eben mittendrin ist. Dann stört es nicht mehr so dolle. Trotzdem, diese leichte grafische Hürde, die hat auch selbst das Vive noch. Und ja, gerade deswegen finde ich es derzeit schwierig einzuschätzen. Das ist ein generelles Statement zum VR. Ich bin vor allem, wie gesagt, und dann jetzt, um es auf PlayStation und Sony wieder zurückzubringen, ich bin vor allem sehr gespannt einfach, wie es dann mit dem PlayStation VR aussehen wird. Wie kann das dann mit geringeren Voraussetzungen tatsächlich, wie kann das überzeugen? Da bin ich sehr, sehr gespannt auf jeden Fall drauf. Ich bin auch der Meinung, klar, also am ehesten, du musst den Massenmarkt erschließen und das wird Sonys Aufgabe sein. Und ich denke, die Grundvoraussetzungen dafür sind super. Von daher, da mache ich mir nicht so wahnsinnig viel Sorgen. Die Grundsorge ist da, wie funktioniert das VR, was wir derzeit bieten können, wie überzeugend ist es tatsächlich für den Konsumenten? Und da wird es schwierig werden. Ja, aber ich denke, da liegen große Hoffnungen von allen Beteiligten. Absolut, auf Gerät. Absolut. Vor allem, weil Oculus und Vive und HTC ja noch nicht in der Situation, dass sie sagen müssen, PSVR ist ein direkter Konkurrent, weil sie halt nur auf den PlayStation sind, während Vive und Oculus sich ja schon am PC orientieren. Deswegen glaube ich, in dem Fall können sie nur profitieren. Ja. Weil wenn du auf dem PC das nutzen willst, dann kannst du kein PlayStation VR nutzen. Wenn du es auf PlayStation willst, dann kannst du kein Oculus oder kein Vive nutzen. Das heißt also eindeutig, die sprechen unterschiedliche Märkte an mit demselben Produkt und stehen deswegen nur in sehr indirekter Konkurrenz, absolut, ja. Und gerade jetzt am Anfang, ja, geht es um die Erschließung einer Grundkundschaft, die daran interessiert ist. Und nicht irgendwie, um zu sagen, wir haben jetzt schon direkt Konkurrenzkampf. Naja, warten wir jetzt mal ab auf jeden Fall. Wie gesagt, so ein kleines Fazit dazu. Ich finde es ein bisschen minimal schade, dass Sony nicht einen etwas gewagteren Weg geht und quasi den Gewinn nutzt und das Momentum, das sie haben, nutzt und sagt, wir springen noch weiter nach vorne. Klar, wesentlich höhere Chance, dass es scheitert. Gleichzeitig trotzdem wesentlich spannender für mich als Außenstehender, dem das egal sein kann. Trotzdem insgesamt, ja, das, was Sony macht, halte ich für den absolut richtigen Weg, den absolut richtigen Schritt. Ich bin auch der Meinung, dass Microsoft einen sehr richtigen Schritt gegangen ist und ich glaube, dass tatsächlich jetzt einfach darauf ankommt, wie können die beiden das tatsächlich dann umsetzen in die Realität und auch grundlegend einfach das Konzept von Microsoft, wie gut kann das einfach funktionieren. Ich glaube, Sony ist ziemlich, ziemlich sicher. Ich glaube, Sony muss sich kaum Sorgen machen. Natürlich kann es auch immer noch total nach hinten losgehen, wenn sie das Marketing verkacken, wenn Leute sagen, wir wollen keine neue Konsole, was soll der Scheiß? Ich habe mir die PlayStation 4 gekauft, damit ich meine Ruhe habe für die nächsten 8 Jahre. Ihr könnt euch verpissen mit eurer scheiß neuen Konsole. Wenn sowas passiert, das kann natürlich auch immer noch passieren. Ich glaube aber, Sony ist auf einem relativ safen Weg. Und ich muss sagen, ich bin mit beiden eigentlich ziemlich zufrieden. Ich muss sagen, dass die Art und Weise, wie sie das kommunizieren, wie sie in die Zukunft gehen, was ihre Pläne sind, habe ich das Gefühl, ich habe selten so wenig zu meckern gehabt an dem Umgang mit der Gaming-Sparte bei beiden Firmen und auch dem Weg, den sie in Zukunft gehen wollen. Ich habe das Gefühl, das macht alles relativ viel Sinn. Ich meine, da gibt es viele Bedenken, gerade was Microsoft angeht und die Unified-Plattform Windows. Was für Einschränkungen wird es da geben? Wollen sie versuchen, Steam zu verbieten? Also die Geschichten, klar. Es gibt auch definitiv noch Sorgen bei Sony, aber insgesamt muss ich sagen, guter Schritt für beide in die absolut richtige Richtung. Und ich bin super gespannt, wie es letztendlich laufen wird. Und der Einzige, der da immer noch ziemlich rausfällt, ist Nintendo. Ich wollte nur sagen, so, nachdem du jetzt beides lobst, jetzt kriegt Nintendo sein Fett weg. So ein bisschen. Also ich meine, wir müssen es immer wieder einschränken. Grundlegend erstmal, Nintendo ist mit super viel Kram erfolgreich gewesen, von dem ich nie gedacht hätte, dass er erfolgreich sein kann. Nintendo ist immer noch Nintendo. Trotzdem, insgesamt das, was ich bislang von NX gehört habe, ist für mich in der ganzen Geschichte tatsächlich das Enttäuschendste. Also von den dreien bin ich abermals von Nintendo mit Abstand am enttäuschendsten. Heißt nicht, dass es nicht erfolgreich sein kann, aber tatsächlich irgendwie dieser Skeptizismus, den ich bei den anderen beiden nicht habe, der ist bei Nintendo ganz klar vorhanden. Und da werden wir natürlich beim nächsten Mal drüber reden. Ich will auch nicht viel vorwegnehmen. Mit dem, was ich bisher mit Nix weiß, bin ich nicht besonders zufrieden. Und warum, werden wir dann in der nächsten Folge ganz klar besprechen, in der nächsten Folge, wo wir hier drüber reden. Aber vielleicht können wir es ja auch so einrichten, dass es eben, dass wir dann wirklich dann den Reveal vom NX haben, dann haben wir auch momentan die Gerüchte, wie gesagt, also ohne jetzt groß auf das Thema eingehen zu wollen, die Gerüchte, die wir momentan haben, sind so die konkretesten, die wir bisher hatten. Das andere war bisher nur so, ja, der eine sagt das, der andere sagt das, was auch immer. Ja. Das erste Mal haben wir das Gefühl, okay, dann haben sich Journalisten hingesetzt und haben wirklich aus mehreren Quellen wirklich Informationen, die auch so mit anderen Informationen abgleichgeglichen wurden und auch realistisch erscheinen, dass man das Gefühl, okay, wir haben ja jetzt zumindest ein Grundverständnis davon, was der NX wirklich sein wird. Aber ich glaube, es gibt noch viele Sachen, auf die wir halt wirklich abwarten müssen, wie sieht das Ding wirklich jetzt aus? Also wir haben ungefähr Vorstellung davon, okay, irgendwas soll das mit das Gamepad und das Ding kann man irgendwie abdocken und so weiter. Also es sind alles, es kommen, also zumindest ich hatte nach dem Lesen oder auch viele andere Leser, man hat super viele Bilder jetzt gesehen von Leuten, die jetzt versucht haben, bestimmte Dinge zusammenzustecken und sagen, okay, das so könnte es ungefähr aussehen. Ich möchte einfach das Ding wirklich sehen, damit ich eine gute Vorstellung davon habe, okay, kann das funktionieren oder kann das nicht funktionieren. Ich bin immer noch der Meinung, ich habe mit mehreren schon sehr viel diskutiert. Und er hat es ja auch gesagt, Nintendo ist schon mit vielen Sachen erfolgreich gewesen, von wir immer darauf aus sind, es kann nie mit wem erfolgreich sein. Ja. Und deswegen habe ich auch das gleiche Moment X, ich habe das Gefühl, es gibt einige Dinge, die machen wahrscheinlich Sinn. Und das ist ja auch das Spannende für nächstes Jahr. Ich meine, zu Sony werde ich jetzt in dem Sinn auch nicht mehr groß mehr dazu sagen, als Man eigentlich schon gesagt. Ich bin sozusagen in der Position, ich bin Kunde von Sony, ich habe eine PS4 und ich habe das Gefühl, die Neo auch aus einem anderen Aspekt, dass ich natürlich als traditioneller Konsolenspieler sage, ich kann mich, glaube ich, schon so langsam mit diesem iterativen Konsolendesign anfreunden, aber immer noch nicht so ganz hundertprozentig. Ich würde immer noch sagen, okay, das, was die Neo macht, ist zumindest nicht so radikal, dass ich das Gefühl habe, okay, sie verändern jetzt grundlegend alles, was ich hier irgendwie von Konsolengaming vorgestellt habe. Und alles andere habe ich auch das Gefühl, ist soweit als Strategie, macht so viel Sinn, dass ich auch als Kunde nicht das Gefühl habe, dass ich da jetzt irgendwie mir jetzt überlegen müsste, ob ich weiter Kunde bleibe oder nicht. Also die PlayStation ist, glaube ich, die PlayStation 4 wird, glaube ich, für die nächsten Jahre auf jeden Fall die Haupt-Gaming-Plattform sein. Das wird sich auch mit der Scorpio nicht ändern. Was halt interessant ist, um den Sprung zurück zu Nintendo zu machen, ist, dass wir nächstes Jahr es wahrscheinlich damit zu tun haben, dass es nicht nur wirklich diesen Zweikampf zwischen Sony und Microsoft gibt und Nintendo steht außen vor, sondern dass ich das Gefühl habe, alle drei machen jetzt so ein bisschen ihr eigenes Ding. Während Sony und Microsoft natürlich naturgemäß immer noch am nächsten zueinander sind, hat man schon das Gefühl, die Strategie hat sich auf jeden Fall so weit geändert, dass man nicht mehr so ganz direkt die beiden die gleiche Schublade stecken soll, sondern Microsoft macht seinen Weg in Kombination mit Windows. Sony macht seinen relativ traditionellen Weg immer noch, auch wenn die Neo schon ein Departure ist. Und Nintendo macht mal wieder was völlig komplett anderes, wie immer. Ja. Eigentlich in den letzten Generationen. Und Nintendo ist wie immer so diese große Wildcard, aber deswegen wird nächstes Jahr super spannend werden, glaube ich. Weil NX ist ja auch nicht mehr so lange hin, deswegen September würde schon Sinn machen, ein halbes Jahr ungefähr, bevor der NX launcht, dann die Konsole anzukündigen und auch richtig Marketing dafür zu machen. Weil wir wissen alle, die Wii U hatte ihre Probleme, aber Marketing war auch wie bei Microsoft eines dieser Probleme. Und das ist etwas, woran Nintendo auf jeden Fall noch arbeiten muss. Deswegen bin ich sehr gespannt, was Nintendo machen wird, aber ja, dazu reden wir auf jeden Fall in der Nintendo-Folge auf jeden Fall noch mehr. Definitiv, ja. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir so ein bisschen zum Abschluss von dem Thema. Tatsächlich einfach, wie gesagt, mega spannend. Wir bleiben da definitiv dran. Wir werden dann wahrscheinlich in der Nintendo-Folge auch logischerweise nochmal über Microsoft und über Sony reden. Wir wissen zu dem Zeitpunkt dann hoffentlich auch nochmal ein bisschen mehr, gerade zu PlayStation vielleicht auch schon, mal schauen. Und entsprechend, ich glaube, da wird dann das große Wrap-up sein. Und da werden wir es wahrscheinlich auch letztendlich mit der längsten Folge irgendwie zu tun haben. Aber ja, also insgesamt muss ich sagen, bisher dieses große Thema, die drei großen quasi zusammenfassen, wie es derzeit steht, wie es derzeit aussieht, extrem spannend. Wir hatten selten einen so spannenden Ausblick in die Zukunft, wie wir ihn derzeit haben. Selten so viele Veränderungen in einem sonst sehr statischen Gebiet eigentlich. Von daher, die nächsten Monate und das nächste Jahr wird extrem spannend. Ja, da würde ich mich definitiv anschließen. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unseren, wie immer noch der Hinweis, bitte Schreibt uns, was ihr darüber denkt. gilt ja eh immer und wir finden das auch, wie gesagt, super spannend, immer das ganze Thema. Wozu tendiert ihr? Habt ihr jetzt schon irgendwie, habt ihr überhaupt euch da Gedanken drüber gemacht oder sagt ihr einfach, ich bin PlayStation-Spieler, ich bleib PlayStation-Spieler? Habt ihr euch tatsächlich einfach grundlegend Gedanken drüber gemacht, wie die Zukunft aussieht? Wie steht ihr auch dazu, dass es überhaupt iteratives Konsolendesign gibt? Das ist ja nochmal so eine Grundfrage, die für viele ja noch geklärt werden muss. Gibt schon noch genug Leute, die sagen, ich finde das einfach insgesamt scheiße, deswegen ist mir das eigentlich egal, was sie da machen. Und es ist mir auch egal, ob da irgendwie Sony den Weg geht und Microsoft den Weg. Ich finde einfach den Weg allgemein doof. Absolut legitim natürlich auch. Schreibt es einfach, die Kanäle kennt ihr. Und dann gehen wir über zu unseren Tasties, die es natürlich auch dieses Mal wieder gibt. Letztes Mal haben wir sie natürlich nicht gehabt, weil wir die große E3-Folge hatten, aber diesmal haben wir sie wieder. Und ja, du kannst ja einfach mal loslegen. Was hast du denn zu empfehlen diese Woche? Ich habe was ganz Spannendes. Und zwar habt ihr auch mitbekommen, das hatten wir auch in der News, dass eben ja der eine Prototyp der Nintendo PlayStation gefunden wurde. Oh ja, und, stimmt. Das Ding lief ja eigentlich auch, also sie waren, also die zwei Besitzer dieser Konsole waren auf so einer ja, Retro-Messe in Hongkong und was sie da präsentiert haben ist, das SNS oder der SNS-Teil dieser Nintendo PlayStation funktioniert, allerdings ohne Sound und das CD-Ding hat gar nicht funktioniert, also ist nicht mal so, klar, es gibt keine Spiele für die PlayStation CD, weil es halt die Konsole nie rausgekommen ist, aber das CD-Laufwerk an sich hat einfach auch nicht funktioniert und was ganz interessant ist, die zwei haben das zu einem Typen gebracht, wo sie glauben, dass der ihnen helfen kann, das Ding einigermaßen wieder zu reparieren, auseinanderzunehmen. Und um ehrlich zu sein, ich kannte ihn vorher nicht, also es ist The Ben Heck Show. Der beschäftigt sich schon oder das macht sehr viel Videocontent zu eben zu alten Spielen. Er baut Konsolen auseinander, er baut Technik auseinander und analysiert die und schaut, was er damit noch machen kann, moddet auch Sachen rum. Und er hatte dann eben die Gelegenheit, dieses Ding auseinanderzunehmen. Und er hat das in zwei Folgen gemacht. Das sind zwei Folgen, so 25 Minuten. Im ersten nimmt er das ganze Ding einfach nur komplett auseinander und führt den Laien, und ich würde mich auch als einen der Laien bezeichnen, eben durch die ganzen Komponenten durch. Er schaut sich an, okay, was ist da eigentlich mit drin verbaut, wie haben sich das eigentlich vorgestellt, wie das mit dem CD und mit dem SNES funktionieren soll. Was auch interessant ist, er vergleicht das auch mit ähnlichen Produkten, die damals geplant bzw. auch rauskommen sind, und unter anderem mit dem PC Engine CD und auch mit dem Sega CD, also dem CD-Mount, das es dann für den Genesis gab. Und im Vergleich die Specs von denen, was er glaubt, wie sich die Nintendo PlayStation, wie sie sich eben oder welche Nische sie da eingenommen hätte im Vergleich mit den anderen beiden, wie sie technisch aussieht. Und im zweiten Teil versucht er, dieses Ding einigermaßen wieder auf Vordermann zu kriegen. Und zwar kriegt er den Sound von dem SNES-Teil wieder hin, also dass man wieder Super Nintendo spielen, ganz normal spielen kann, auch mit Sound. Und er hat es auch geschafft, das Laufwerk wieder einigermaßen auf Vordermann zu bringen. Ist super interessant, weil man sieht komplett, wie das ganze Ding aufgebaut ist, technisch, welche Chips verbaut sind, von wem diese Chips verbaut sind und so weiter. Also selbst wenn ihr euch nicht so sehr für Technik interessiert oder für Specs interessiert, ist es trotzdem super interessant, einfach zu sehen, was so Nintendo da eigentlich zusammen gebaut haben und wie so ein Prototyp auch aussieht, weil da relativ viele Sachen sind, wo auch er sagt, naja, da haben sie einfach, weil es ein Prototyp gesagt ist, vielleicht das ein bisschen unschön verbaut und so, das hätten sie auf jeden Fall in einer Consumer-Variante anders bauen müssen, aber es ist trotzdem super interessant zu sehen, wie das Ganze aussieht und wie er das Ganze auch repariert. Super viele Anekdoten auch, super viele Informationen, die ich so als Laie auch gar nicht, an die ich gar nicht rangekommen wäre. Deswegen lohnt es sich, das einfach anzuschauen. Super interessant. Und ich bin immer noch der Meinung, dieser Fund ist einer der coolsten Funde, die man eigentlich hätte machen können. Also diese Nintendo PlayStation ist einfach so faszinierend. Ja, nachdem wir dieses blöden Landfill hatten, der ja einfach hauptsächlich eine große Conspiracy Theory war und am Ende des Tages halt einfach nur, ja, ja, ist schon richtig, da ist halt einfach irgendwo ein Loch in der Wüste, wo ein Batzen gammelnder Kartons rumliegen. Ist das tatsächlich super spannend, das stimmt. Und ich kenne dieses Video noch gar nicht, ehrlich gesagt. Ich habe das auch noch nicht gesehen. Das klingt super interessant tatsächlich. Ja, für dich wahrscheinlich noch jemand, der sich auch noch mit Technik und so auseinandersetzen. Ich wollte sagen, ich bin natürlich auch noch ein bisschen technikinteressierter vielleicht. Das heißt für mich nochmal extra spannend. Aber ja, grundlegend, da würde ich mich schnuppern anschließen. Guckt euch das an. Das kann nur spannend sein. Das ist allgemein, wenn ihr euch noch nicht damit beschäftigt habt, lest euch mal einen Artikel oder sowas durch. Da gibt es ja genug Informationen zu. Super interessant eigentlich, wie das Ding ausgesehen hat, was es wohl hätte werden sollen, wie es auch einfach insgesamt aussieht. Das ist einfach, ich weiß auch nicht, ist einfach weird. Sieht einfach weird aus für unsere normalen, modernen Augen, die an gewisse andere Dinge gewöhnt sind. Ja, allein nur, wenn es um Logos und solche Geschichten geht. Ich meine, selbst allein die Tatsache, wenn du einen Super Nintendo Controller in der Hand hältst, wo halt Sony draufsteht. Richtig, genau. Also super, super interessant auf jeden Fall. Ja, definitiv. Sehr, sehr sehenswert, sollte man sich angucken. Das Video werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal angucken. Ja, von quasi, wir gehen noch weiter in der Zeit zurück. Jetzt hast du ja gerade schon ein klassisch technisches Relikt quasi vergangener Zeiten erwähnt. Ich gehe nochmal weiter zurück. Wir gehen ganz analog zu den Büchern, wenn auch in digitaler Form. Deswegen Naja, ich könnte jetzt behaupten, das schließt über den Kreis, aber tut's glaube ich nicht. Es geht um das Humble Bundle. Das Humble Bundle wird jeder von euch mittlerweile kennen. Wir haben auch schon ein paar davon empfohlen. Es gibt auch derzeit wieder ein relativ cooles Humble Bundle für 2K-Games, für Spiele von 2K-Games, wo es super tolle Spiele gibt. Allerdings ist es in 2 Tagen vorbei und bis dahin werde ich die Folge nicht geschnitten haben. Von daher ist es relativ irrelevant. Also wenn ihr das hört, ihr habt das verpasst, tut mir leid. Das ist ein schöner Tasty. Sorry, aber das ist richtig. Ihr werdet es auf jeden Fall verpassen, das tut mir leid. Was es allerdings noch gibt, hoffentlich, sehr wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, ist ein Angebot, das noch 10 Tage läuft. Und ich wollte gerade sagen, in 3 Tagen kriegst du die Folge auch nicht geschnitten. Nee, aber 10 Tage und das sollte ich hoffentlich hinkriegen. Und zwar geht es dabei, mittlerweile Humble Bundle wird ja immer weiter ausgebaut. Es gibt ja auch mittlerweile Mobile-Sachen, es gibt mittlerweile irgendwelche anderen Geschichten und es gibt ja mittlerweile auch Bücher, Book Bundles. Und bei den Book Bundles ist derzeit etwas mit drin, was extrem super ist, und zwar das Vampire the Masquerade RPG-Set. Für die Leute, die den Podcast vor allem hören, ich habe schon 3000 Mal über Vampire the Masquerade Bloodlines geredet. Ein fantastisches PC-Spiel und wahrscheinlich eins meiner Lieblings-RPGs aller Zeiten. Und es basiert, wie ich ja gerade auch schon 3000 Mal erwähnt habe, auf einem Pen-and-Paper-Rollenspielsystem, nämlich auf Vampire the Masquerade von White Wolf. Ein fantastisches Rollenspielsystem in der World of Darkness. Die World of Darkness ist eben quasi so die große Overarching-Welt, in der das Ganze spielt. Da gehören auch noch andere Spiele dazu, alle von White Wolf. Und Vampire ist eben der Klassiker da drin. Ein wirklich, wirklich, wirklich tolles Rollenspiel. Definitiv für alle Leute, die sich Pen and Paper interessieren, sollte man definitiv mal Vampire the Masquerade ausprobieren. Und falls ihr euch dafür interessieren solltet, dann wäre das jetzt nämlich genau der perfekte Moment dafür, weil eben in digitaler Form die ganzen Bücher, nicht alle, aber fast alle, die es dazu gibt, eben die ganzen Pen-and-Paper-Rollenspielbücher werden gerade im Bundle angeboten. Brillant, meiner Meinung nach. Bisschen schade, sowas hat man natürlich gerne in der Hand, um ein bisschen zu schmökern und so ein Kram, aber nutzt euer Kindle, das geht alles, es ist immer noch fantastisch. Es ist zum einen das Grundbuch mit da drin, plus die ersten 4 klassischen Clan-Bücher und einen Guide zur Camarilla. Die Camarilla ist quasi so ein bisschen die Vampirgesellschaft so ungefähr, so könnte man es bezeichnen. Und das Ganze kriegt man, also diese 6 PDF-Bücher kriegt man für 90 Cent. Das ist also echt einfach ein Scherz, komplett hinterhergeschmissen. Wenn ihr 7,20 Euro bezahlt, kriegt ihr nochmal 8 Bücher dazu. Nochmal mehr Grundbücher für die einzelnen Clans, Handbücher für die Game Master, den Sabbat zum Beispiel. Das ist quasi so eine Art terroristische Parallelgesellschaft so ungefähr zu Camarilla. Und wenn ihr dann nochmal ein bisschen was drauflegt, 13,50 Euro, das ist quasi schon das Maximum, was ihr an Büchern rausholen könnt, dann kriegt ihr nochmal die Anarchs, die quasi so ein bisschen ja die Anarchie-Teil der Camarilla ist, plus nochmal zusätzliche Clan-Bücher. Und dann habt ihr einfach für 13,50 Euro insgesamt 20 Bücher. Und diese 20 Bücher decken schon fast das komplette Universum ab, was ihr, also das, da könnt ihr Monate und Jahre und Jahre und Jahre dran spielen. Wenn ihr euch für Pen and Paper interessiert, bitte guckt euch das an, falls ihr noch nie Vampire the Masquerade gespielt habt. Ihr kommt nie wieder so günstig an diese Bücher ran. Wenn ihr euch das Grundbuch oder die Grundbücher so kaufen wollt, im normalen Handel, bezahlt ihr locker 200, 300 Euro, garantiere ich euch. Also für 13,50 Euro kriegt ihr einfach einen riesigen Batzen an Wissen und Informationen. Irgendwie interessiert an Pen and Paper, schaut es euch an. Ehrlich gesagt, 90 Cent auszugeben für den ersten Haufen kann man einfach immer so. Wenn ihr immer schon mal interessiert wart an Pen and Paper, aber noch nie eins gespielt habt, holt euch den Scheiß, lest euch durch, holt euch 3, 4 Kumpels zusammen und fangt an zu spielen. Ich bin riesiger, riesiger Freund von Pen and Paper. Habe ich bestimmt auch schon 1000 Mal erwähnt. Ich spiele seitdem ich 14 Jahre alt bin, also seitdem 16, 17 Jahren sein ungefähr. Und ich liebe Pen and Paper und ich bin der Meinung, noch viel mehr Leute sollten das irgendwie auch mal erfahren haben, was Pen and Paper ist. Und ich bin immer der Meinung, fast jedem kann sowas Spaß machen, weil es einfach Spaß macht. Von daher guckt euch das an, holt es euch. Wenn ihr noch weitergehen wollt, könnt ihr euch dann noch für fast 30 Euro ungefähr, kriegt ihr noch einen Anstecknadel und einen Aufnäher und so ein Kram, noch andere coole Gimmicks, aber straight up einfach nur die Bücher, 13,50 Euro. Und ihr habt alle Bücher, 90 Cent und ihr habt den Grundstock, um schon mal anfangen zu können zu spielen. Nie wieder so ein gutes Angebot wird es geben. Unbedingt angucken. Ich weiß, wir haben ja auch viele klassische Gamer dabei, die schon ein bisschen älter sind. Wenn ihr noch nie Pen & Paper gespielt habt, bitte, bitte, bitte fangt an. Und Vampire ist ein fantastisches System. Von daher, es lohnt sich definitiv. Ja, ich würde auch sagen, 90 Cent für die Anzahl von Büchern ist quasi hinterhergeworfen. Da kann auf jeden Fall niemand etwas falsch machen. Und ich als jemand, der auch etwas später zum Pen & Paper gekommen bin, muss auch sagen, Pen & Paper ist einfach super cool, also macht super viel Fun. Man braucht natürlich die Gruppe dafür, klar, aber ich habe das Gefühl, wenn man sich da erstmal reingefuchst hat, dann findet man auch auf jeden Fall auch genug Leute, die dann auch Interesse für sowas haben. Also wir hatten bisher noch nie das Problem, irgendwie Mitspieler zu finden. Allerdings. Eher haben wir so das Gefühl, dass wir zu viele Mitspieler haben. Ja, stimmt. Zu viele Leute, die mal spielen wollen. Deswegen Ja, probiert's auf jeden Fall mal aus, auch wenn ihr noch nie Pen and Paper gespielt habt. Lohnt sich auf jeden Fall und ja, für den Einstiegspreis Ja, 90 kann man Cent ist echt nichts echt ein falsch Witz. machen. Pen and Paper ist ein teures Hobby. Solche Bücher kosten locker mal 30, 40 Euro nur für das Grundregelwerk. Wenn man noch Erweiterungsbücher kauft, ist man ruckzuck bei 100, 200 Euro, um eben quasi alles zu kriegen. Ja, das sind PDFs. Ich lese die auch nicht so gerne, aber das reicht Es ist vollkommen. interessant, denn es so ein bei Büchern ist auch noch dein Medium, wo du auch sagst, na, das hätte ich auch schon gerne Ich physisch. besitze, glaube ich, nicht ein einziges Buch wirklich rein nur digital. Es sei denn, es sind Kurzgeschichten, die man nur noch digital kriegt, aber ich besitze sonst alles immer in Buchform. Gerade Pen and Paper ist mir das eigentlich super wichtig, aber ey, für 90 Cent Ja, sechs klar. Grundregelwerkbücher. Wie gesagt, wenn ihr es richtig geil findet, kauft euch irgendwann später gebraucht irgendwo nochmal ein Originalregelwerk. Ist ja gar kein Problem. Aber den Einstieg kriegt man nie wieder so günstig hin. Also 90 Cent im Vergleich zu 20 Euro für ein Buch und ihr kriegt für 90 Cent sechs Bücher. Brillant. 13,50 € auch immer noch günstig. Sollte man sich holen, lohnt sich definitiv. Gut, ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja, war wieder eine fantastische Folge, macht einfach super viel Spaß. Dieses ganze große Thema, wenn man so mehrere zusammenhängende Folgen hat, hat man einfach Spaß darüber zu reden. Sich auch nochmal auf gewisse Dinge zurückbeziehen können, irgendwie, die man in der letzten Folge gesagt hat. Das ist ganz oft so, dass ich dann im Nachhinein denke, oh, das hätte ich ganz gerne noch gesagt, das hätte ich noch ansprechen sollen. Alles so Geschichten, die man bei sowas machen kann. Wenn ihr das auch cool findet, wenn ihr Bock auf sowas habt und mehr so eben, ne, über mehrere Folgen hinweg reden wir über ein Thema aus verschiedenen Perspektiven, gerne, uns macht das mega viel Fun. Und als nächstes erwartet euch natürlich erstmal die Gamescom-Folge. Wir werden auf der Gamescom sein, weil ihr uns treffen wollt. Wir sind definitiv am Mittwoch beide da. Ach so, jetzt fällt mir gerade auf, Mittwoch ist natürlich dumm, weil da wahrscheinlich die meisten von euch nicht da sein werden. Ich bin auf jeden Fall auch noch mal am Freitag da. Du, Joe, bist wahrscheinlich vielleicht nur Mittwoch da, ne? Also es Ich könnte bin wirklich wahrscheinlich sein. dieses Jahr nur Mittwoch da. Ich glaube, ich Ja, krieg das dieses also. Jahr nicht länger hin. Also sonst meldet euch einfach, man kann es natürlich auch vor der Gamescom mal kurz treffen. Wenn ihr Mittwoch da seid, auf jeden Fall sagt Bescheid. Wir sind da auf jeden Fall beide unterwegs. Ich bin am Freitag auch noch mal da, den Vormittag über. Da kann man mich definitiv auch noch mal treffen. Und ja. Ansonsten einfach genießt die Gamescom, genießt sonst unsere Folge, falls ihr es selber nicht persönlich dahin schafft, Ja, genießt die die dann Gamescom kommt. ohne Zelda. Ohne Zelda, Nintendo, 60 Leute dürfen Zelda 50. spielen. 50? Ah, na egal, macht ja keinen Unterschied mehr. 50 Leute dürfen exklusiv, wenn sie ein riesiges Gewinnspiel gewinnen, dürfen sie exklusiv auf der Messe Zelda spielen, der ganze Rest der Welt nicht. Das ist original der dümmste Move aller Zeiten, ich bin endsauer. Kein Witz, Zelda, haben wir beide schon gesagt, war wahrscheinlich das der große Titel, auf den wir uns am meisten gefreut haben. Auf der Gamescom Und definitiv. ja, auf der Gamescom, ja. Das war Und so jetzt mein nicht Plan, da. da stelle ich mich als erstes an. Das geht mir tatsächlich auch mega auf den Sack. Vielleicht können wir es da irgendwie noch reinwuseln oder sowas, so als Fachbesucher mit hier unten. Ganz bestimmt nicht, aber ich will die Hoffnung noch nicht aufgeben. Naja, wie auch immer. Damit wäre auch nochmal Nintendo negativ erwähnt. Stimmt, ich meine, das ist wirklich einfach ein 100% dummer Move. Also zum NX, da kann ich noch nicht viel zu sagen, aber das ist einfach 100% scheiße. Aber ja, genießt auf jeden Fall die Gamescom. Wird auf jeden Fall bestimmt wieder super cool. Wie gesagt, ich bin wahrscheinlich nur Mittwoch da, aber falls ihr irgendwie da seid, dann seht ihr halt Merlin und mich als Doppelpack und das wollen natürlich alle. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und ansonsten Genau. auch natürlich, wenn ihr Feedback habt, ich meine, wir haben jetzt ja, seit ein paar Folgen jetzt dieses neue Format jetzt auch eben nur Hauptthema. Das heißt noch nicht, es gibt also noch nicht so viel Beispiele oder Referenzmaterial für euch, aber trotzdem würde uns natürlich trotzdem interessieren, gefällt euch das so, also dass wir die News auch weglassen, dass wir ein bisschen mehr Zeit nehmen, dass wir das Gefühl, dass wir ein bisschen mehr ramblen, auch mal manchmal ein bisschen vom Thema abkommen. Ja. Also uns würde es einfach interessieren. Also uns macht das super viel Spaß so. Wir haben das Gefühl so, es passt uns nicht, dass es mega viel besser gefällt als früher, aber auch dieses, dass wir uns mehr Zeit lassen am Anfang eben auch, dass wir über unsere eigenen Spiele reden, dass die wir gerade gespielt haben, so, dass wir nicht so zeitlich dann ein bisschen so angebunden sind. Wenn euch das auch gefällt, sagt es auf jeden Fall auch uns auch Bescheid, damit wir das auch wissen. Also wir haben gerne Feedback dazu. Und genau, und zu allem anderen auch, wie gesagt, hat der Manager schon gesagt, ihr kennt die Kanäle auch zu dem jetzigen Thema. Wenn ihr was dazu sagen wollt, immer her damit. Wir freuen uns immer und Und sehen zu, dass wir auch möglichst zeitnah antworten, natürlich, wenn Richtig. irgendwelche Fragen oder dergleichen sind. Super, ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Yep. Wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr habt gerade Uncommentaries Podcast gehört. Zu hören unter www.uncommentaries.de. Auf Wiederhören! Wiederhören!